Editorial. Liebe Leute, an der Situation der letzten Monate hat sich leider nicht groß etwas verändert, der staatliche Rassismus ist weiter ungebrochen. Das Feigenblatt eines humanitären Wochenendes hat daran nichts ändern können. Doch nicht nur der deutsche Staat ist hier zu kritisieren, auch die anderen Mitglieder der EU und ihre Abschottungsgehilfen außerhalb des Schengen-Raums müssen in den Fokus gerückt werden. In der vorliegenden Ausgabe beschäftigen wir uns nicht nur mit diesem Thema, sondern auch mit vielen weiteren aus anderen Ländern, insbesondere mit Fragen der Solidarität mit dem Gesellschaftsexperiment in Rojava. Die Black Rose Anarchist Föderation wirft dabei praktische Fragen auf, während sich ein Stern-E-Anarchist-Stern-In aus dem Rheinland eher mit unserem eigenen Umgang mit der Solidarität beschäftigt. Ebenfalls im Fokus der Ausgabe stehen internationale Treffen und anarchistische Buchmessen als Ort der Vernetzung und des Austauschs. Eine umfassende Analyse zum Beyond Europe Camp ist ebenso vertreten wie Eindrücke von der letzten Balkan-Buchmesse und eine Betrachtung des Potenzials solcher Buchmessen in Spanien. Schließlich und endlich wollen wir mit einem Text aus Salzburg weiter falschen Kapitalismuskritiken den Boden entziehen und mit Rezensionen und anderen Hintergrundtexten unseren Revolutionshorizont erweitern. Viel Spaß! Eure Redaktion der GAIDAV weltweit. Gedanken zum Beyond Europe Camp nahe Thessaloniki. All jenen, die vom Camp zum ersten Mal hören, soll eine kleine Einführung gegeben werden. Vom 18. bis zum 25. August veranstaltete das anti-autoritäre Netzwerk Beyond Europe ein Camp auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki. Beyond Europe ist eine Vernetzungsplattform für anti-autoritäre Gruppen, Föderationen innerhalb der EU, die aus der Notwendigkeit entstand, Kämpfe gegen die europäische Austeritätspolitik koordiniert und jenseits nationaler Fokussierungen und Limitierungen zu führen. Nach ersten Anläufen koordinierter Kämpfe wie dem M31-Aktionstag, gelang es mit Blockupy 2015 den transnationalen Charakter auszubauen und den Widerstand gegen die Austeritätspolitik auch relativ schlagkräftig ins Herzen der Bestie 1 zu tragen. Diese Erfolge stehen in Verbindung zum Aufbau von Beyond Europe. Mitglieder sind derzeit Alpha Kappa, 2 und Drasi, aus Griechenland, ums Ganze, 3 aus Deutschland und Österreich, als auch die Gruppen Syspirosi Atakton, aus Zypern und Plan C aus Großbritannien. Der Ort des Camps wurde neben der schönen Lage in einem Pinienwald am Mittelmeer wegen Anknüpfungsmöglichkeit zu lokalen Kämpfen gegen eine Goldmine gewählt. Die Schließung der Mine war eines der nicht eingehaltenen Versprechen Syrizas 4 und der Kampf um die Mine somit von überregionaler Bedeutung. Das Programm des Camps versprach daher neben Baden, Workshops und Vernetzung auch eine aktionistische Komponente. So fand eine Großdemo zur Schließung der Mine während der Zeit des Camps statt. Urlaub, Campen, Kämpfen. Als die ersten GefährtsternInnen eintrafen, gab es nur den Wald und das Meer und dauerhafte BewohnerSternInnen. Zum Beispiel lebte hier eine Familie in Zelten, die sich den Lebensunterhalt scheinbar mit dem mobilen Verkauf von Obst von der Ladefläche eines PKWs verdiente. Die Krise blieb somit sichtbar sowohl während der Anreise angesichts der Geflüchteten als auch vor Ort auf dem Camp. Glücklicherweise konnte man sich miteinander arrangieren und die Bewohner SternInnen freuten sich über die entstehende Camp-Infrastruktur. Der Aufbau selbiger war mit einiger spontaner Improvisation verbunden. Es entstand unter eine Bar, Duschen und Workshop-Bereiche aus zusammengesuchtem Material. Unklar bleibt, ob Fehlkommunikationen in der Planung diese Situation herbeiführten oder bei den lokalen Zusammenhängen andere Vorstellungen von einem Camp vorherrschten, mehr nach dem Motto, wir befassen uns mit den Problemen, wenn sie auftreten. Schlussendlich wurde alles gut und wir konnten mit eisgekühltem Frappé in die Tage starten. Beim Essen zeigte sich, dass die Beteiligten Fleischkonsum wenig kritisch sahen. Trotz des vielen Grillens wurde auch vegane Lebensweise respektiert. So konnte man zwischen Fleisch und Sandwiches wählen. Die hier konstruierte Bewegungsnormalität bestand dennoch aus einem permanenten, unthematisierten Fleischkonsum. Die Gewichtung und Einordnung sei der Leserin überlassen. Das Camp und das nahegelegene Dorf Irissus waren zu keinem Zeitpunkt Ziel staatlicher Repressionen. Die lokalen AktivistInnen waren sich eines Fernbleibens von Polizei auch am Aktionstag derart sicher, dass sie Vorbereitungen auf einen solchen Fall nicht für nötig befanden. Das von ums Ganze organisierte Workshop-Programm ließ viel Raum für eigene Zeiteinteilung und informelle Vernetzung, was für alle von weit her Angereisten eine sicherlich gute Entscheidung darstellte, denn schließlich wollte man sich mit dem Ort vertraut machen und auch das Reisen genießen. Die Workshops begannen ab 15 Uhr und reichten bis in die Abendstunden. Hier ging es im Wesentlichen um Austausch in den verschiedenen Bereichen ökosozialer Kämpfe 5. Außerdem gab es 3 inhaltliche Workshops 6. Der Beitrag zum Programm der griechischen Gruppen bestand in der Organisation der Demo, der Ausflüge, einer Podiumsdiskussion im Ort, aber kaum in Beiträgen zum Workshop-Programm 7. Beteiligung der anderen Gruppen aus Beyond Europe jenseits von Gruppenvorstellungen in Workshops war nicht sichtbar. Leider konnten die Workshops kaum über einen informativen Charakter hinausreichen, der keinesfalls herabgesetzt werden soll. Wir konnten hören, was es für vielfältige Gruppen und Kampagnen in verschiedenen Regionen Europas gibt und Kontakte und eventuell auch Erfahrungen austauschen. Eine wirkliche transnationale Bewegung würde jedoch erst entstehen können, wenn es gelänge, Diskurse über kulturell-historische Differenzen und Teilbereichskämpfe zu erstrecken. Bedingung hierzu wäre bereits gewesen, in der Organisation nicht zwischen Infrastruktur, Macht, Alpha Kappa, Programmmacht, ums Ganze, zu trennen. Denn nur durch einen vorherigen inhaltlichen Austausch hätten sich Vielfalt sowie Berührungs- und Reibungspunkte herausstellen und ins Programm einfließen können. 80 erschrecken diejenigen, für die eine starke linke Bewegung an erster Stelle steht, vor solchem Austausch wegen potenzieller Spaltungen zurück. Dagegen wäre aber anzuführen, dass das so gewonnene Selbstbewusstsein 9 eine Bewegung überhaupt erst entstehen ließe. Die hier geäußerte Kritik ist aufgrund der jungen Beyond Europe-Plattform und der erstmaligen Durchführung eines Camps vor allem als Anregung zu verstehen. Aktionistischer Höhepunkt der Woche war die Großdemonstration vom Dorf Megali Panagia zur Goldmine, zu der auch Busse aus Thessaloniki anreisten. Den mehreren tausend DemonstrantInnen gelang es direkt über die Zufahrtsstraße bis zur Mine zu gelangen, wo sie von der Polizei gestoppt und mit Tränengas angegriffen wurde. Nach circa 1,5 Stunden militanter Auseinandersetzungen kehrte die Demo, gefolgt von der Polizei, zu den in der Zufahrtsstraße geparkten Bussen zurück. Hier gelang es der Polizei, 2 Busse festzusetzen und zu beschädigen. Die InsassInnen wurden in die zentrale Polizeistation von Chalkidiki gebracht und im Laufe der Nacht freigelassen. 10 Ein spontaner Shuttle-Service mit Autos aus dem Camp brachte die Inhaftierten von dort weg. 2 GefährtInnen blieben wegen Verweigerung von Personalien länger in Haft. 11 Verschiedentlich wurde Kritik über die Kommunikation im Vorfeld durch die lokalen Strukturen und die Umsetzung der Aktion laut. Ich möchte hier jedoch nicht in taktische Debatten einsteigen, weil mir die spezifischen, lokalen Kenntnisse fehlen und ich es für Betrachtungen des Camps für eher nachrangig betrachte, denn zentrales Ziel des Camps war nicht etwa eine Besetzung des Minengeländes oder ähnlich und solches wurde auch im Vorfeld nicht als realistisch in Erwägung gezogen. Die Bedeutung der Demonstration bestand daher darin, transnational und militant ein gemeinsames Zeichen gegen die ökologisch problematische Mine und die Regierungspolitik Syrizas zu setzen. Dies ist trotz der taktischen Niederlage bei der Abreise ein politischer Erfolg. Kritische Stimmen bezeichneten die Aktion als ein Aktivismus-Spektakel für deutsche Antifas ganz im Stile von UG12, aber jenseits dieser vielleicht im Kern auf Einzelpersonen bezogen berechtigte Kritik, kann die Aktion nicht derart kategorisch abgelehnt werden, nur weil kein eigener Bezug, Betroffenheit zu dem lokalen, ökologischen Kampf besteht. So ist es eine wichtige Erfahrung, gemeinsam eine Aktion zu erleben sowie andere aktivistische Praktiken und Aufstandsbekämpfungsmethoden kennenzulernen. So hat der deutschsprachige Raum nicht nur eine sehr spezifische Bewegungsgeschichte, sondern auch eine sehr spezifische Polizeitaktik, die von der griechischen grundverschieden ist. 13 MAN könnte das Griechische als ein militärisches und das Deutsche als ein betreuendes Konzept bezeichnen. So zielt das griechische Konzept auf eine Lenkung und Zerstreuung von Massen auf Entfernung mit Hilfe von Tränengas und Blendschockgranaten, während das deutsche Konzept auf die Einzelnen zielt, indem eine direkte physische Auseinandersetzung erfolgt, Demos gespalten und Einzelne herausgegriffen werden. Gekoppelt ist dies mit einem immer dichteren Überwachungsapparat, der es ermöglicht, die Repression von der konkreten Aktion zu entkoppeln, GefährderInnen Ansprachen zu halten und aktivistische Infrastruktur anzugreifen. Das Camp und die Halbinsel. Für eine anarchistische Sichtung von Kämpfen ist es wichtig, den Lokalbezug zu betrachten. Schließlich wollen wir nicht als aufgeklärte Bewegung irgendwo einfallen und aufräumen, sondern andere Initiativen in ihren Kämpfen gegen Herrschaft und Fremdbestimmung unterstützen, so wie wir in unseren Kämpfen auf die Unterstützung derer hoffen, die den Weg der Revolte beschreiten. So hat das anarchistische Radio Berlin bei seiner Berichterstattung über die G7-Proteste, trotz der globalen Dimension des Ereignisses, auch das Verhältnis und die Kommunizierbarkeit von Thesen des Protests zur lokalen Bevölkerung thematisiert. Mit der Unterstützung der Kämpfe um die Mine und der guten, lokalen Vernetzung von Alpha Kappa gelang es, das Camp lokal einzubetten. Plakate wurden zuvor auf Chalkidiki und in Thessaloniki verklebt. Das Camp wurde derart in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Auch der zeitweilig in Selbstverwaltung befindliche und jetzt wieder staatliche Sender ERT3 war im Camp und bei Protesten vor Ort. Ein Fußballspiel zwischen Camp und Ort sowie eine Podiumsdiskussion auf einem öffentlichen Platz verbanden das Camp mit dem kulturellen Leben Irisos. Im Ort befanden sich Transparente, die auf das Camp aufmerksam machten und die während der Zeit nicht von EinwohnerInnen entfernt wurden. Auch nutzte eine Gruppe aus dem Ort das Camp für ein Treffen. Der persönliche Umgang mit EinwohnerInnen erschien freundlich und hilfsbereit. Bei aller Wut und allem Leid durch die Austeritätspolitik der deutschen Regierung wurde dieser Hass nie sichtbar auf uns als einzelne Deutsche übertragen. Dies ist nicht selbstverständlich, wenn wir etwa an den berechtigten Protest gegen das militaristische Vorgehen Amerikas gegen den Irak denken, der in weiten Teilen der Bevölkerung in Anti-Amerikanismus umschlug und sowohl auf die amerikanische Kultur als auch auf die einzelne AmerikanerInnen zielte. Gleichzeitig schien Begeisterung über das Camp auszubleiben. Weder nahmen viele Einheimische an dem Camp teil, noch gab es einen regen Zustrom an Interessierten, die sich austauschen wollten. Die meisten BewohnerInnen verschwanden auch schon zur Hälfte der Podiumsdiskussion 14. Als direkten Vergleich möchte ich erneut auf das G7-Camp schauen. Nach Abklingen der medial geschürten Panik kamen zahlreiche AnwohnerInnen zum, teilweise erhitzten, diskutieren, chillen oder zum Spende von Essen oder Medikamenten. Gleichzeitig gab es einige ebenso engagierte HasserInnen im Ort. Ich kann die beschriebene Haltung nicht abschließend einordnen, insbesondere im Hinblick auf kulturell verschiedene Kommunikationskulturen. Dennoch scheint mir eine sehr starke Politikverdrossenheit vorzuherrschen, seitdem Syriza die Hoffnungen auf einen emanzipatorischen Weg zerschlagen hat. Dies schilderten viele griechischsprachige GefährtInnen 15 trotz der starken anarchistischen Bewegung mit ihrem Fokus auf Selbstorganisation und antiparlamentarische Ausrichtung, scheint es nicht gelungen zu sein, dies als dezidiertes und praktizierbares Gegenmodell zur Linksregierung in die Breite zu kommunizieren. Es sei uns eine Warnung und Antrieb zum klaren Bruch mit allen Parteien, trotz warmer Büros, süßer Gelder und antifaschistischer Streicheleinheiten. Wir sprechen Deutsch. Dieser Abschnitt nimmt Bezug auf den Titel des Artikels und ich werde hier sehr deutlich werden, also Jacke zu und Kapuze auf. Das Gesagte richtet sich in Teilen auch an mich selbstständig. Beyond Europe, Praxis werden zu lassen, ist ein ambitioniertes Ziel, wenn die Vernetzung noch auf so wenigen Füßen steht, aber sollte eine Stern-N natürlich nicht hindern, loszulegen. Wenn dabei aber Beyond Deutschland am schönen Mittelmeerstrand herauskommt, dann bekommt es einen ekligen Beigeschmack. Die These: Im Camp hat sich eine deutsche Hegemonie auf allen Ebenen eingestellt. Griechische und andere Beiträge fanden sich am Rande wieder. Eine Überschreitung sprachlicher und kultureller Grenzen fand kaum statt. Grundlage des Problems war ein Verhältnis der teilnehmenden Zahlen. Die meisten BesucherInnen kamen aus dem deutschsprachigen Raum. Danach folgten viele griechischsprachige Menschen inklusive einige aus Zypern, dann einige wenige ItalienerInnen und einzelne aus Großbritannien und Frankreich. Eigentlich verhält es sich bei solchen Vernetzungstreffen so, dass die meisten Leute aus einer räumlichen Nähe kommen. Dann erscheinen natürlich die zahlenmäßig stark aufgestellten Gruppen mit mehr Menschen. In diesem Fall hat die größte Zahl eine Wegstrecke von 4000 Kilometer auf sich genommen, um teilnehmen zu können, während die definitiv stärkere lokale Bewegung sich kaum am Camp beteiligt hat. Wie kam es dazu? Für die deutschsprachigen Menschen lockte der Bewegungsmythos Griechenland und günstiger Urlaub mit FreundInnen am Meer auf Basis gehobener finanziellen Möglichkeiten deutscher Staatsbürgerschaft 16 der hohe Studierendenanteil im UG-Umfeld sowie alternative Lebensentwürfe schufen den zeitlichen Freiraum. Zusätzlich weckten die Erlebnisse von Blokopy Interesse an der Vernetzung. Die Gründe für die geringe griechische Beteiligung erscheinen unklarer. Möglichkeiten wären die aktuelle Lethargie durch Syriza, ein fehlendes Interesse an Vernetzung mit der oder dieser deutschsprachigen Szene, die vielen Konflikte innerhalb der antiautoritären Bewegung 17 oder fehlende zeitliche und finanzielle Kapazitäten für die Teilnahme. An einen fehlenden Mobilisierung für das Camp im Norden Griechenlands kann es nicht gelegen haben. Die Abwesenheit von Menschen aus anderen Ländern liegt wohl an der geringen sonstigen Breite von Beyond Europe. Auf der so geschaffenen Ausgangslage hätte sicher in besserer Weise aufgebaut worden können. Jedoch lag eine oben beschriebene Trennung der programmatischen und infrastrukturellen Camp-Organisation in Deutsch-Griechisch vor, die auch im weiteren Verlauf nicht wirklich überwunden wurde. Der Kern der deutschen Camp-Organisierung lag am Infopunkt, der griechische hinter den Kühlschränken der Bar. Auf den Assemblies gelangen mitunter gemeinsame Diskussionsprozesse, aber meist setzten sich die Sprachgruppen eher nur, auf Nachfrage, gegenseitig in Kenntnis. Etwas spitz formuliert entstand so der Eindruck, man trage deutsche Szene-Dispute im Urlaub auf einem griechischen Campingplatz aus und gehe hier und da auch mal helfend zur Hand. Ein wirklicher Fall war die Planung des Kulturprogramms. Statt das Feingefühl zu besitzen und die Gelegenheit zu nutzen, sich musikalisch auszutauschen und verschiedener Kulturraum einzuräumen, bringt die deutsche Szene ihre Szene Musik plus Club DJ gleich mit. Da die Abschlussparty verschoben werden musste, wurde sie durch eine Trashparty ersetzt. Auf der Tanzfläche hat sich die deutsche Szene dann gut gefeiert. Zumindest Sterni wurde nicht ausgeschenkt. Interessant ist hier weiterhin die Ebene des Miteinanders, auf der wir uns selbst reflektieren sollten. Wir haben sehr abgeschottete Zeltgruppen gebildet. Vielleicht könnte man offener campieren. Wir haben zu oft in der Gruppe weiter Deutsch gesprochen, obwohl nicht deutschsprachige Menschen mit am Tisch saßen. Wir haben an der Bar sofort Leute auf Deutsch angeredet, als sei das selbstverständlich. All solche Dinge. Anarchismus, das Camp und Beyond Europe. Anarchismus und Kommunismus teilen das Ideal der freien Menschen in freien Vereinbarungen. Anarchismus und libertärer Kommunismus stehen, trotz getrennter, oft kontroverser, Geschichte und leider getrennter theoretischer Bezüge, vor der Aufgabe, anti-autoritäre Theorie und anti-autoritäre Praxis in Einklang zu bringen. Durch dieses Sichtfenster möchte ich Camp und Beyond Europe Plattform in diesem Abschnitt betrachten. Es soll also zum einen um das Verhältnis von Theorie 18 und Praxis sowie zum anderen um das Verhältnis anarchistischer und libertär-kommunistischer Bewegung und damit Perspektiven einer gemeinsamen anti-autoritären Bewegung gehen. Über eine Analyse der bestehenden Verhältnisse in Europa bestand weitgehend Einigkeit. Auch wurde der Thematisierung verschiedener Herrschaftsmechanismen gleichermaßen Raum eingeräumt. Weder wurde die innere Logik des Kapitalismus als Herrschaft produzierendes System bestritten 19 noch wurde sie von Gruppen als Hauptwiderspruch 20 benannt. Bei Betrachtung der Diskussionen sowie der generellen Entwicklung sozialer Bewegungen 21 fällt auf, dass sich der Großteil faktisch im Anarchokommunismus wiederfindet 22 allerdings stellt sich die Frage inwieweit dies eine Art Mode darstellt, die gut mit der eigenen Marginalität zusammenpasst, oder inwieweit die Frage der Macht wirklich reflektiert wird. Dies zeigt sich etwa in den Hoffnungen, die viele dennoch in die Linksparteien legen, der unkritischen Zusammenarbeit mit Parteien oder der unkritischen, fetischhaften Rojava-Solidarität 23 schwierig ist dabei weiterhin das Verhältnis von Aktivist-SternInnen zu sozialen Bewegungen. Statt sich selbst in den komplexen Herrschaftsverhältnissen zu positionieren und seine Kämpfe mit anderen zu verbinden, sahen sich Gruppen mitunter als radikale Linke, die Arbeiter-SternInnen Bevölkerung organisieren oder lehren wollen. In der Praxis des Camps wurde der anti-autoritäre Anspruch weitgehend Wirklichkeit. Grenzen zwischen Camp-Organisation und Teilnehmer-SternInnen wurden aufgehoben. Zentrale Punkte wurden in Vollversammlungen diskutiert. Defizite bestanden neben der oben diskutierten deutschen Dominanz im Vorhandensein sehr präsenter Alpha-Männer bei einigen Gruppen sowie sexistischen Verhaltens, etwa beim Fußballspiel 24. Eine ONS/Auto-F-Action-Team wäre schön gewesen. Beyond Europe ist in meinen Augen ein sehr positiver Vernetzungsversuch, der mit angestaubten, historischen Grenzen zu brechen sucht. Das Label anti-autoritär ist dabei ein sehr guter Rahmen, um sympathische, partikuläre Bewegungen darunter zu versammeln, ohne etwa wie mit dem Label links zusammenzubringen, was nicht zusammengehört. Im Kontext der notwendigen transnationalen, koordinierten Proteste gegen die neoliberale Austeritätspolitik steht er auch nicht als eine Vernetzung um der Vernetzung willen in einem luftleeren Raum. Ein Anfang. Anknüpfend an die vorherige Bewertung von Beyond Europe soll es jetzt abschließend um Perspektiven gehen. Im Grunde steht hier natürlich die riesige Organisierungsdebatte im Raum, die ich hier aber nicht weiter führen möchte. Ich halte es da mit dem Pluralismus. Es braucht nicht eine große Organisation, sondern an Affinität und politische Praxis angepasste Vernetzungen und Organisationen. Es wäre für Veränderungen jedoch wichtig, sich gegenseitig wahrzunehmen, in Bezug zu setzen, solidarisch zu kritisieren und gegebenenfalls koordiniert zu unterstützen. Beyond Europe ist hier eine Möglichkeit des Austausches und des gemeinsamen Handelns, aber zurzeit noch ziemlich klein und spezifisch in den Mitgliedsorganisationen und muss sich selbst als eines von einigen transnationalen Netzwerken begreifen. Im Oktober findet das mediterrane anarchistische Treffen 25 ebenfalls in Griechenland statt. Es soll Kämpfe in der Mittelmeerregion verbinden und ähnelt von daher dem Camp und besitzt natürlich einen anti-autoritären, anti-kapitalistischen Konsens. Dennoch ist zu erwarten, dass es kaum Überschneidungen im Personenkreis der Teilnehmenden geben wird. Es ist von daher noch ein weiter Weg, eine selbstbewusste, anti-autoritäre Bewegung aufzubauen. Warum tauschen sich nicht einmal die größeren politischen Netzwerke 26 im deutschsprachigen Raum aus? Warum bestehen hier keine Verbindungen zur solidarischen Ökonomie? Warum fehlt das Bewusstsein für gemeinsame Bewegung in den partikulären Kämpfen? Wie ist die daraus folgende Staatsfixiertheit zu brechen? Wie entsteht eine gemeinsame libertäre Agenda, die die Realität nicht fürchtet und mehr ist als das Versprechen nach dem schönen Leben? Mit diesen Fragen möchte ich enden und mich bei all denen bedanken, die das Beyond Europe Camp ermöglicht haben. Revolutionäre Zustände in Mexiko. Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung eines immer noch aktuellen Textes der Anarchistischen Föderation Frankreichs, FAI, anlässlich eines Besuchs des mexikanischen Präsidenten in Frankreich im Juli dieses Jahres. Am 2.10.2015 jährt sich das Studentenmassaker am Platz von Tlatelolco in Mexico City, bei dem 1500 StudentsternInnen im Jahre 1968 ihr Leben ließen, bereits zum 47. Mal. Ein Grund mehr, warum wir einen Abdruck dieses Artikels für lohnenswert halten. Der Kampf indigener Schulen in Mexiko und die Schule von Eotzinapa. Indigene Schulen sind in Mexiko erstmalig in den 30er Jahren aufgetaucht. In männlich und weiblich nach Geschlechtern getrennte Schulen hatten den Anspruch, StudentsternInnen in meist indigenen Gemeinden zu unterrichten. So hatten sie die Möglichkeit, selbst zu LehrersternInnen in ihren Gemeinden zu werden, um an der Entwicklung selbiger aktiv teilzuhaben. Diese Schulen waren Teil der FEXUM, der Föderation Sozialistischer StudentsternInnen und BäuersternInnen Mexikos. Trotz ärmlicher Lebensumstände waren die StudentsternInnen hochpolitisiert und in die Arbeit ihrer Gemeinden stark eingebunden. StudentsternInnen hatten ebenso die Möglichkeit, die unterschiedlichen indigenen Dialekte, die in den verschiedenen Gemeinden gesprochen wurden, zu erlernen. So waren sie in der Lage, gemeindeübergreifend Wissen zu vermitteln. Eotzinapa ist ein Dorf, welches zum Bundesstaat Guerrero und zur Stadt Tixla Guerrero gehört. Die indigene Schule von Eotzinapa ist bekannt dafür, dass in ihr soziale Bewegungen vorangetrieben werden. Nach Eotzinapa kommen auch Studierende aus angrenzenden Staaten wie beispielsweise Oaxaca und Puebla, die den Anspruch haben, sich voll und ganz der Politik zu widmen und ihre Rechte lautstark einzufordern. Wichtige Größen sozialer Revolten, Aktivisten und Führer bewaffneter Guerillagruppen, einschließlich Lucio Cabanas und Genaro Vázquez Rojas, studierten in Eotzinapa. Die Schule wurde nicht selten Opfer von Regierungspropaganda unter dem Deckmantel des Staatsschutzes, was dazu führte, dass Revolten gewaltsam niedergeschlagen wurden. Die Schule in Eotzinapa ist eine nicht gemischte Schule für Jungen. Sie beherbergt 539 Studierende, 39 Lehrer und 6 Reinigungskräfte. Seit ihrer Gründung im Jahre 1926 begleiteten 88 Lehrer von Generation zu Generation über 40 Millionen Studierende während ihrer Ausbildung. Die mexikanische Regierung hat über mehrere Jahre hinweg versucht, die Bildungsmöglichkeiten an diesen Schulen zu begrenzen. Sie war auf solche Entwicklungszentren sozialer Revolten nicht positiv zu sprechen und verwehrte sich einer kritischen Auseinandersetzung mit ihrer eigenen kapitalistischen Politik. Heute arbeiten diese Schulen mit einer Unterstützung von gerade einmal 35 Pesos pro Tag und pro Studierendem. Das sind umgerechnet 2 Euro für Essen, Schulmaterialien und Kleidung. StudentsternInnen gehen regelmäßig auf die Straße, um ihr Grundrecht auf Bildung zu würdigen Bedingungen einzufordern. Sie fordern eine Verbesserung der Studienbedingungen, mehr Geld für die Studienzeit und eine Renovierung der Schulgebäude. Dazu zählen die Unterkunfts- sowie die Unterrichtsräume. Sie gehen außerdem auf die Straße, um die bestehenden Lehrmethoden, die von der Regierung abgelehnt werden, zu verteidigen. Ihre Schulen unterrichten mit einer besonderen Mischung aus Theorie und Praxis. Das trifft im Besonderen auf den Bereich Landwirtschaft zu. Der Praxistheorie-Mix erleichtert den Einstieg in die Entwicklungsarbeit in den Gemeinden und stellt somit eine große Hilfe für SELBige dar. Früchte der Revolte. Der Höhepunkt der Revolten wurde am 26. September 2014 erreicht. 80 Studierende der indigenen Schule von Eotzinapa unternahmen einen langen Marsch nach Iguala, um gegen die Bildungsreform zu protestieren. Sie versuchten außerdem, Geld für einen Protestzug anlässlich des 47. Jahrestages des Studentenmassakers durch die institutionelle Revolutionäre Partei, PRI, die in dieser dunklen Stunde wieder an der Macht war, zu sammeln. Auf dem Platz von Tlatelolco wurden am 2.10.1968 in einem 29-minütigen Dauerfeuer 1500 StudentsternInnen durch die mexikanische Armee umgebracht. Am 26. September geriet die Demonstration aufgrund gewaltsamer Aktionen seitens der Polizei außer Kontrolle. Der Bürgermeister von Iguala, José Luis Aparca, ein bestechlicher Mensch, der vermutlich Verbindungen zur Drogenmafia hat, möchte an den jungen Demonstranten ein Exempel statuieren. Ein von Protestierenden besetzter Bus des öffentlichen Personenverkehrs wurde von PolizistInnen angegriffen. Ergebnis: 3 Tote und 25 Verwundete. Des Weiteren griffen die BeamtInnen einen Bus eines lokalen Footballteams sowie ein Taxi an, was 3 weitere Opfer zur Folge hatte. ZeugInnen sahen Dutzende von StudentInnen, die in Polizeiwannen der Bundespolizei, das Gegenstück zur Nationalpolizei, eingefahren wurden. 57 Studierende sind verschwunden, nur 14 würden wieder auftauchen. Außerdem wurden 28 verscharrte Körper in einer Grube am Stadtrand entdeckt. 2 Mitglieder des Guerrero Unido-Kartells waren angeblich neben der Polizei an der Entführung der Studierenden beteiligt. Sie behaupten, 17 von ihnen getötet zu haben. Die formelle Identitätsfeststellung der Körper steht noch aus und die 43 Studierenden werden noch immer vermisst. Einer von ihnen wurde mittlerweile gefunden, tot zurückgelassen, die Augen und die Haut aus dem Gesicht geschnitten. Nach der Festnahme von 22 PolizistInnen hat das Kartell gedroht, die Namen derer, die sie in der Regierung unterstützten, offenzulegen, falls die BeamtInnen nicht freigelassen werden. Der Krieg begann. Der Bürgermeister von Iguala und seine Frau Maria de Los Angeles Pine flohen aus Angst vor dem Kartell und der Wut der Eltern der Studierenden. Diese hatten 2 Tage nachdem der Bürgermeister die Angriffe auf die DemonstrantInnen angeordnet hatte, begonnen die Stadt mit Molotow-Cocktails anzugreifen. José Luis Abarca und Maria de Los Angeles Pine wurden im November 2014 eingesperrt und angeklagt. Trotz ihrer gewaltsamen Aktionen und ungeachtet der Gewissheit, dass Polizei und Regierungsbehörden an der Entführung und Ermordung von Studierenden beteiligt sind, wird auf politischer Ebene versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die gegenwärtige Situation wird als normal abgetan und es wird StudentsternInnen mit Konsequenzen für eine vermeintlich militante Revolte gedroht. Sie versuchen ihre Taten mit dem gezielten Streuen von falschen Informationen zu rechtfertigen. Der Kampf der Überlebenden und der Väter und Mütter der 43 verschwundenen Studierenden hat zu einer der größten und radikalsten Mobilisierungen des Landes in den letzten Jahren geführt. Sie symbolisiert die Ablehnung der ungestraften Zusammenarbeit von Militär, Polizei und Drogenkartellen, die allesamt von den Behörden geschützt werden. Über 100.000 Menschen wurden während der letzten 10 Jahre verhaftet und mehr als 20.000 Menschen wurden als vermisst gemeldet. Dort sind nicht die unzähligen Vorfälle ungeklärt Misshandlungen mitgezählt, in die Polizei und Militär oft verwickelt sind. Sie nahmen sie uns lebendig, wir wollen sie lebendig wiederhaben. Die Eltern der Vermissten haben seitdem unabdinglich versucht, eine Spur zu den 43 Studierenden zu finden. Sie haben die sozialen Bewegungen in Mexiko außerdem darum gebeten, die Wahlen vom 7.6.2015 nicht anzuerkennen. In den Wahlen, in welchen die Gesetzgebung und die Gemeindeverte tun gehen gewählt werden, wurden 500 Abgeordnete, 9 Gouverneure und 900 Gemeinderäte gewählt. Konkret wollen sie damit die Ablehnung der populär gewordenen Mischung aus Korruption, Unterdrückung und Ausbeutung, die durch die gesamte politische Klasse des Landes vertreten wird, zum Ausdruck bringen. Die Menschen des Landes sollten wieder selbst die Kontrolle über ihre Lebensbereiche erlangen. Aus verschiedenen Regionen des Landes wurde von einem wesentlichen Anstieg von Streikbewegungen berichtet. Am 17. März haben Tausende in der Landwirtschaft beschäftigte Arbeiter StudentInnen in Baja California gestreikt. Die unabhängige Presse vom 24. März schätzte gar 50.000 Streikende. Auch wenn es keine direkte Verbindung zu den Geschehnissen von Ayotzinapa gibt, veranschaulicht es doch eindrucksvoll das derzeitig in Mexiko herrschende Klima und die Popularität sozialer Kämpfe unter der Bevölkerung. Verbrennt die Urnen. Im Stadtgebiet Oaxacas hat die Lehrergewerkschaft CNTE 13.000 Wahlzettel und Wahlurnen eines Büros des Nationalen Wahlbüros verbrannt. In dieser Region und umliegenden Staaten wie Guerrero, Oaxaca, Puebla und Chiapas wurden ebenfalls tausende Wahlzettel gestohlen oder verbrannt. Die Würde der Menschen wird es nicht zulassen, Wahlurnen aufzustellen. Wir vermissen 43 Studenten, und das nur, weil das Recht nicht für uns und die getöteten Menschen gemacht wurde. Wir beklagen politische Gefangene, weil es keine Demokratie gibt, weil keine politische Partei uns repräsentiert und weil es die INE, Nationalelektoralinstitute, ist, die Menschen mit Verbindungen zur Drogenmafia mit Macht ausgestattet hat, informierte der Volksrat von Tixla in einer Bekanntmachung vom 31.05.2015. Als Antwort darauf wurden nicht weniger als 40.000 Soldat-StudentInnen und Bundespolizist-StudentInnen durch die Regierung von Enrique Peña Nieto in den Staaten Oaxaca, Chiapas, Guerrero und Michoacán angeheuert. Während der vergangenen Proteste schlug die staatliche Repression erneut mit voller Wucht zu, sorgte für ungeheuren Schaden und machte StudentsternInnen und ZiviliststernInnen erneut zur Zielscheibe. Antonio Vivar Diaz, Student und Aktivist, wurde von der Polizei während der Auseinandersetzungen als Führer der Revolte ausgemacht und wegen Aufruf zum Protest erschossen. Der mexikanische Präsident besuchte am 14. Juli Frankreich und war Ehrengast des Nationalfeiertags in Holland. Das Programm beinhaltete unter anderem den Verkauf von 20 Militärhelikoptern und anderen militärischen Verkaufsvereinbarungen. Wir haben außerdem von einem Angebot mitbekommen, welches zum Ziel hat, neue mexikanische Polizeieinheiten nach dem Modell der französischen Gendarmerie auszubilden. Somit werden Probleme, die durch Staatsterrorismus wie in Mexiko verursacht werden, zur effizienten Handelsware. In Anbetracht eines gemeinsamen Standpunktes, den Frankreich mit anderen europäischen Staaten in Sachen Rüstungsexporten einnimmt, verweigern Mitgliedstaaten eine Ausfuhrgenehmigung, falls ein klares Risiko dafür besteht, dass exportierte Militärtechnologie für innenpolitische Repression genutzt wird. Dieses Dokument wurde ebenfalls von Bernard Kouchner im Jahre 2008 unterzeichnet, als er Außenminister von Frankreich war, welches zu der Zeit ebenfalls die Präsidentschaft des Europäischen Gerichtshofs innehatte. Die europäischen Staaten sind ebenfalls dazu angehalten, besondere Vorsicht bezüglich dem Handel von Lizenzen mit Staaten, in denen eine ernsthafte Gefährdung der Menschenrechte gemäß der UN-Menschenrechtskonventionen festgestellt wird, walten zu lassen. Das ist definitiv der Fall in Mexiko. Auf dem Papier jedoch wurden bereits alle Vorkehrungen für die Rüstungsexporte nach Mexiko getroffen. Wir wollen unsere Unterstützung für all die Kämpfe in Mexiko, Kämpfe gegen Imperialismus, Kapitalismus und gegen die Allmacht von Staaten und politischen Klassen, ausdrücken. Gerechtigkeit für Ayotzinapa. Gerechtigkeit für alle Staatsverbrechen. Die anarchistische Balkan-Buchmesse 2015 in Zadar. Vom 11.-13. September fand dieses Jahr die 9. Anarchistische Balkan-Buchmesse statt. Der Austragungsort der Buchmesse wechselt jedes Jahr, dieses Mal war es das besetzte autonome Kulturzentrum Nichtjezemska in Zadar in Kroatien. Für die Gäste, die aus den Ländern des Balkans und anderes Griechenland, Serbien, Kroatien, Slowenien, aber auch aus dem deutschsprachigen Raum, aufgrund der geografischen Nähe besonders, aber nicht nur aus Österreich, kamen, gab es ein vielseitiges Programm. Unter freiem Himmel wurden tagsüber Stände mit Büchern und Broschüren in verschiedenen Sprachen, aber auch T-Shirts aufgestellt. Am Samstagabend fand ein Konzert einer Punkband statt. Kern des Wochenendes bildeten aber die Vorträge und Diskussionen, die praxisorientiert und sehr vielseitig waren. Das Anarchist Black Cross Belarus informierte zur Lage in ihrem Land und der Repression gegen Anarchist SternInnen. Ein kroatischer Genosse stellte die anarchistischen Antikriegsinitiativen in den 90er Jahren vor. Die FAO Slowenien sprach über Gentrifizierung und Unsichtbarmachung weiter Teile der Bevölkerung in der schönen und sauberen Tourismusstadt Ljubljana und ihre Kampagne dagegen. Die russische Verlagskooperative Radikal Theorie and Praxis stellte sich ihre Arbeit und ihre Probleme vor. Ein Antirassist aus München informierte über die neuen Abschiebezentren für Balkanflüchtlinge in Bayern. Ein weiterer Vortrag skizzierte die Rolle der Anarchist-SternInnen in den sozialen Kämpfen in Barcelona in den letzten Jahren. Aus Griechenland kam ein Betrag zur Kontinuität der griechischen Geopolitik und des Militarismus unter Syriza sowie Informationen zu Organisierungsprozessen in der anarchistischen Bewegung des Landes. Wichtigstes Thema war aufgrund der aktuellen Lage die Flüchtlingsthematik. Da ich nicht alle Vorträge zusammenfassen kann, möchte ich dies zumindest für die dazu auf der Buchmesse erläuterten Aspekte versuchen. Die Diskussion zu den Abschiebezentren in Bayern verdeutlichte, wie schwierig es ist, soziale Kämpfe von Geflüchteten zu fördern und zu unterstützen, Die zunehmende Isolierung macht dies fast unmöglich. Hier wurde auf die Notwendigkeit zur Vernetzung mit selbstorganisierten Roma-Initiativen hingewiesen, die es ja zum Glück auch in Deutschland gibt. Ein ähnliches Problem gibt es auch in Kroatien. Dort finden sich die, noch nicht sehr vielen, Flüchtlinge oft in Lagern wieder, die Gefängnissen gleichen. Die anarchistischen AktivistInnen versuchen, auf diesen Skandal hinzuweisen und der Propaganda von Flüchtlingen als Bedrohung der Sicherheit entgegenzuwirken. Die zunehmenden Flüchtlingsströme über den Balkan nach Europa waren ebenfalls Thema. Es wird erwartet, dass die zunehmende Schließung der ungarischen Grenze zur Verlagerung der Fluchtrouten über Kroatien führt. Dies könnte aber auch andere Staaten davon überzeugen, dem Beispiel Ungarns zu folgen und ihr Grenzregime zu verschärfen. AnarchistInnen aus den Balkanländern versuchen Flüchtlinge zu unterstützen, unter anderem an der serbisch-ungarischen Grenze. Den Beteiligten an den Diskussionen war es immer wieder wichtig zu betonen, dass wir Flüchtlinge nicht zu Opfern machen sollten, sondern als Akteure sozialer Kämpfe zu verstehen, denen es immerhin gelungen ist, das Ventil Europas etwas weiter zu öffnen, als von der herrschenden Politik gewünscht. Die Buchmesse fand in einer gemütlichen Atmosphäre statt. Sowohl das Führen von Diskursen und Austauschen von Informationen, als auch die Vernetzung fanden Platz und dementsprechend erfüllt die Balkan-Buchmesse eine wichtige Aufgabe. Dass sie zum Beispiel im Vergleich zur anarchistischen Buchmesse in Mannheim recht klein war, darf in einer Region, in der es in vielen Ländern keine AnarchistInnen gibt, nicht verwundern und auch nicht als Makel angesehen werden. Nur der leider wie so oft sehr geringe Frauenanteil unter den ReferentInnen ist verbesserungsbedürftig. Alles in allem hat die Buchmesse einen guten Einblick in eine vielfältige und lebendige anarchistische Bewegung im Südosten Europas gegeben. Unsere Perspektiven und Aufgaben in Bezug auf die Revolution in Rojava. Black Rose Anarchist Federation / Federation Anarquista Rosa Negra. Raute Rojava Raute Kobane Raute International Solidarity. Als Revolutionäre in Nordamerika wollen wir die Grundlagen unserer politischen Perspektive darstellen und diese auf die neuesten Ereignisse und den andauernden Kampf in Rojava im Mittleren Osten beziehen. Unsere Perspektive. Die Revolution in Rojava hat wahrscheinlich mehr konkreten Fortschritt in Richtung des libertären Sozialismus gemacht als jeder andere große Kampf, jedenfalls seit dem zapatistischen Aufstand. Allein aus diesem Grund ist es wichtig, sich mit diesem Kampf zu beschäftigen, seine revolutionärsten Elemente zu unterstützen und ihn als ein internationales Beispiel hochhalten, was die Selbsttätigkeit der breiten Massen erreichen können. Während wir viele Fragen über die gesamte politische Ideologie der kurdischen Arbeiterpartei, PKK, und der Partei der Demokratischen Union, PYD, haben, welche in einem anderen, längeren Artikel angegangen werden sollten, hat das spezifische Projekt des demokratischen Konföderalismus, welcher nur ein Teil ihrer politischen Vision der demokratischen Moderne und der Reorganisation der Gesellschaft ist, die breite Bevölkerung Kurdistans in Bewegung gesetzt, autonome Alternativen zu Kapitalismus, Unterdrückung und Staat zu schaffen. In Rojava und in manchen Fällen auch in Bakur, Nordkurdistan, werden, wenn es die staatliche Repression nicht verbietet, Arbeiterzusammenschlüsse gebildet, wird Land kollektiviert, verbreiten sich Frauenkollektive, finden Nachbarschaftsversammlungen statt, ersetzt restauritative Justice, Wiedergutmachungsverfahren, Alternative zu gerichtlichen Strafverfahren, Anmerkung der Übersetzenden, das Gerichtssystem, eine demokratische Miliz verteidigt die Region und andere Aspekte der Selbstverwaltung. Werden organisiert. Das ist jedoch noch nicht alles zu diesem Kampf. Viel Land und Kapital ist dazu bestimmt, in privaten Händen zu bleiben. Die PYD hat einen neuen, kleinen Staat geschaffen, statt ihn abzuschaffen. Zwangsrekrutierungen wurden gelegentlich durchgeführt. PYD-Politiker haben Lobbyarbeit in westlichen Ländern betrieben. Investitionen von fremden Unternehmen wurden angestrebt, etc. Aber trotz der übrigen Unklarheit über die genauen Details der Geschehnisse vor Ort, sogar unter denen, die in Rojava waren, ist es klar, dass viele der breiten Bevölkerung in Kurdistan mit dem revolutionären Prozess beschäftigt sind, den wir unterstützen sollten. Es ist auch klar, dass, da eine demokratische Revolution auf dem Willen der Menschen basiert, dass diese sich nur durch langfristige politische Bildung und die Organisierung der breiten Bevölkerung von Rojava über die zurzeit aktive Minderheit hinaus verbreiten und weiter Gestalt annehmen wird. Wir glauben, dass wir die Verantwortung haben, einen Beitrag zu dem Prozess zu leisten und davon zu lernen. Black Rose, Rosa Negra, sieht die Revolution in Rojava als eine sehr breite Bewegung mit vielen verschiedenen gesellschaftlichen Kräften, deren Wirken untereinander zu inneren Spannungen führt. Diese sozialen Kräfte repräsentieren widersprüchliche Klasseninteressen und politische Visionen. Während Abdullah Öcalans politische Vision die dominante Ideologie der Bewegung ist, ist sie für sich genommen oft sehr vage und offen für verschiedene Interpretationen von verschiedenen sozialen Kräften. Queer-Aktivist-SternInnen in der Bewegung halten zum Beispiel den Punkt hoch, dass die essentielle feministische Ideologie von den PKK-Guerillas die Queer- und Trans-Identität ausklammert, und dies muss überwunden werden, um die Revolution fortschreiten zu lassen. Ein anderer Widerspruch ist, dass das ökonomische Programm des demokratischen Sozialismus, hervorgehoben von manchen in der Bewegung, zwangsläufig mit den Interessen der konservativen Landbesitzer in der Bewegung in Konflikt treten wird. Während wir hoffnungsvoll sind, dass die Bewegung die nötigen Werkzeuge hat, weiterzumachen, internationale Kritiken aufzunehmen und den Kampf gegen die Unterdrückung zu stärken, bleibt es abzuwarten, wie die Konflikte der Klassenunterschiede sich entwickeln und die Gruppen mit unterschiedlichen materiellen Interessen sich gegeneinander ausspielen. In all diesen Debatten zwischen verschiedenen Kräften müssen die Revolutionär-SternInnen Partei ergreifen, um die eigene Politik sowie die Kräfte unserer Genossen-SternInnen in Kurdistan zu stärken. Wir unterstützen die Bewegung in Rojava und dem Rest von Kurdistan als eine der stärksten Fortschritte in Richtung des Feminismus, des freiheitlichen Sozialismus und der basisdemokratischen Gesellschaft, die die Welt die letzten Jahrzehnte gesehen hat. Um diese Ziele weiterhin zu erreichen, müssen die Kräfte in der Bewegung, die am ehesten mit diesen politischen Zielen übereinstimmen, von der internationalen Linken gestärkt und unterstützt werden. Ansonsten wird die Bewegung entweder durch ihre vielen militärischen Feinde zu Bruch gehen oder wieder in den Kapitalismus integriert werden, im besten Fall zum sozialdemokratischen Kapitalismus. Die gleichen Ergebnisse werden auch zu erwarten sein, wenn wir diese Gelegenheit nicht nutzen, um den revolutionären Kampf nach Hause bringen und das Fundament des US-Imperialismus und des globalen Kapitalismus zu attackieren. Die Linke und die Anarchist-SternInnen im Speziellen stellen viele Fragen, wie wir das tun können. Durch unsere Treffen und Beobachtungen in Kurdistan haben wir viele verschiedene Modelle kennengelernt, wie Revolutionär-SternInnen, kurdische, türkische und internationale mit dem Kampf beschäftigt sind. Wir haben gesehen, dass der Konflikt in Rojava und Bakur, trotz seiner breiten Aufstellung, von den offiziellen Organisationsstrukturen der Bewegung, den verschiedenen Verflechtungen politischer Strukturen, die zusammen Öcalans Ideologie umsetzen, wie zum Beispiel die PKK, HDP, PYD, DTK, KCK und so weiter, nicht gelöst werden kann. Soweit wir uns bewusst sind, hat sich jede linke Gruppe, die ernsthaft in der kurdischen Freiheitsbewegung beschäftigt ist, von Stalinisten über aufständische Anarchisten bis hin zu Apokopfer, in irgendeiner Weise mit einer dieser offiziellen Strukturen zusammengetan. Allerdings gibt es solche, die diese Bündnisse komplett in die Strukturen gelöst haben, während andere das unter Beibehaltung unterschiedlicher Grade organisatorischer und politischer Autonomie taten. Diese verschiedenen Modelle präsentieren ein sehr komplexes Feld von Möglichkeiten, wie RevolutionärsternInnen aus großer Entfernung sich durch das Arbeiten mit GenossternInnen in Kurdistan mit den verschiedenen sozialen und politischen Kräften in der Bewegung engagieren können. Solche Entscheidungen müssen vorsichtig beurteilt werden, basierend auf der Situation in Kurdistan und unserer eigenen Situation, Kapazität und politischen Zielen. Trotz der umfassenden Unterstützung und dem Interesse an der Revolution in Rojava unter den Linken in den Vereinigten Staaten und in Kanada, gibt es trotz einer aufkommenden Organisierung in den letzten Wochen nur wenig organisierte Unterstützung. Es gibt in zwei Großstädten Rojava Solidaritätsgruppen und vereinzelte Online-Bemühungen. Wir sehen die Gründe hierfür als erstes in der unorganisierten und fragmentierten Natur der Linken, speziell der freiheitlichen Linken, in den Vereinigten Staaten und Kanada. Ein zweiter bedeutender Faktor ist das Fehlen einer großen kurdischen Gemeinde in den Vereinigten Staaten und Kanada und ein Fehlen einer Verbindung zwischen den Linken in Nordamerika und den Linken in Kurdistan oder der Region darum. Wir glauben, dass es unsere Verantwortung ist, das zu ändern und die Gruppen der Linken und sozialen Bewegung dazu zu bringen, sich für die Revolution in Rojava zu engagieren und währenddessen aus der Geschichte der Zapatista- und Palästina-Solidaritätsbewegungen zu lernen. Unsere Aufgaben. Black Rose, Rosa Negra, setzt als seine Organisationsziele die folgenden. Schaffen einer internationalen Kommission zum Koordinieren der Bemühungen von Black Rose, Rosa Negra, sowie Zusammenarbeit mit anderen Solidaritätsgruppen zum Schaffen eines kontinentalen Rojava-Solidaritätsnetzwerk. Ein größeres Netzwerk kann helfen, koordinierten Protest an türkischen Konsulaten zu organisieren, das Embargo aufzuheben, Material zu sammeln für die Unterstützung legaler Teilgebiete der kurdischen Freiheitsbewegung, direkte Beziehungen zur Bewegung herzustellen, politische Bildung über Rojava und die Politik der Autonomie anzubieten und die USA dazu bringen, die PKK von der Liste der Terrororganisationen zu streichen. Entwickeln eine Reihe klarer politischer Prinzipien, auf welchen unsere Arbeit basiert, unsere Kontakte in Kurdistan weiter ausbauen, Fundraising und materielle Unterstützung für spezifisch anarchistische Organisationen in Kurdistan und breitere Koalitionsarbeit. Priorisieren des Austauschs von Militanten zwischen den USA und Kurdistan, organisierte Sprachreisen und Schicken von GenossternInnen, um beim Wiederaufbau von Kobane zu helfen. Bewerben des revolutionären Kampfes in Rojava und Verbreiten von regelmäßigen Berichten der solidarischen Arbeit, das Berichten von Neuigkeiten und Erstellen von Analysen zu der Situation in Kurdistan und Übersetzen von Material. Bewegung. Rojava und die Anti-Autoritären. Spätestens seit Karaköy-K11-Autonomie im Herbst 2014 einen Spendeaufruf für die Unterstützung der Revolution in Rojava, Nordsyrien, veröffentlichte, ist die Region auch ins Blickfeld anti-autoritärer EI gerückt. Es folgten mehrere ähnliche Aufrufe, Soli-Erklärungen, Kundgebungen, Soli-Shirt-Verkäufe und vieles mehr von unterschiedlichen Gruppen. Nachdem ich im Dezember einen Artikel der US-amerikanischen anarchosyndikalistischen Workers Solidarity Alliance II gelesen hatte, wurde auch ich mitgerissen. Hier wurde vom Aufbau des TEVDM in Rojava berichtet, einer Verwaltungsstruktur, die sowohl lokale Organisierung als auch die Einbindung von Kollektivbetrieben umfasst. Außerdem setzt die mittlerweile berühmte YPJ, Frauenbefreiungsarmee, ein starkes Zeichen für die Überwindung des Patriarchats. Zusammengefasst finden sich also eine ganze Reihe von Idealen in der Revolution in Rojava wieder, die Anti-Autoritäre teilen und nach deren Umsetzung sich gesehnt wird. Solidarität und Zurückhaltung. Bei Versuchen, weitere Solidaritätsaktionen zu organisieren, stieß ich jedoch von Zeit zu Zeit auf Widerstand. Das liegt meines Erachtens hauptsächlich am Misstrauen gegenüber der marxistischen, kurdischen Arbeiterpartei PKK, ihren Nachfolge- und Schwesterorganisationen. Einerseits hat ihr inhaftierter Anführer Abdullah Öcalan nach Lektüre des Anarchisten Möre Bukchin sowie nach Inspiration von und anderes Max Horkheimer und Theodor W. Adorno ein neues Konzept für die Partei entwickelt, das er demokratischen Konföderalismus nennt, eine gute Grundlage in den Augen vieler Anti-Autoritärer. Andererseits schreckt allein schon der schier unüberwindliche Führerkult um diesen Mann viele ab. Dazu kommen Zweifel, ob Öcalans neue Ideen tatsächlich den tiefgreifenden Rückhalt haben und vor allem das Misstrauen gegenüber den alten, autoritären Strukturen der PKK vor Ort. Schlussendlich fehlen vor allem Informationen, was genau vor Ort geschieht. Ein kleiner Blick in die Türkei. Ein Genosse berichtete mir von einer Reise zu den Nyros-Feierlichkeiten 2015 im türkischen Teil Kurdistans, wo unter anderem der Besuch eines Plenums der konföderalistischen Partei DBP auf dem Plan stand. Je 5 Frauen und Männer saßen ihren BesucherInnen gegenüber. Den größten Redeanteil hatte ein altgedienter Funktionär. Auf die direkt an eine der FunktionärInnen gerichtete Frage, wie es denn um die Befreiung der Frauen stünde, konnte diese nur kurz antworten und wurde dann wieder von einem Herrn unterbrochen, der stolz konstatierte, es gäbe keine Probleme und es würden gute Fortschritte gemacht. Anders, so wurde mir berichtet, sah es bei den Jugendlichen aus. Sie kümmerten sich wenig um die alten Parteibonzen. Frauen und Männer schienen tatsächlich weit mehr auf Augenhöhe. Doch auch hier gab es Grund zu mehr als Stirnrunzeln. Wenngleich aufgrund der emotional aufgeheizten Situation irgendwo verständlich, sind die zum Teil fanatisch anmutende Stimmung und der Kult um die als Märtyrer SternInnen gefeierten Toten im Kampf gegen Daesh doch schwer nachzuempfinden. Ein schockierendes Beispiel dessen, wohin solcher Fanatismus führen kann, ist die Selbstverbrennung einer Kurdin, die ihren Selbstmord damit begründete, keine gute Genossin gewesen zu sein. Blitzlicht aus Rojava. Eine Geflüchte aus Syrien berichtete mir von ihren persönlichen Erlebnissen mit der Revolution in Rojava. In Afrin erlebte sie, zu Zeiten, als noch nicht geschossen und gebombt wurde, mehrere Demonstrationen gegen das syrische Regime. Die meisten waren aus dem Umfeld der PKK bzw. deren syrischen Schwesterorganisationen organisiert. Eben diese waren auch zur Stelle als andere, PKK-unabhängige Oppositionelle selbst organisiert auf die Straße gehen wollten. Mit der Aussage, diese Gruppen hätten die falschen Beweggründe, wurden diese Demonstrationen durch die PKK und ihr nahestehende Organisationen unterbunden. TEVDEM, die Bewegung für die praktische Umsetzung des demokratischen Konföderalismus in den mittlerweile autonomen Gebieten, mache tatsächlich gute Fortschritte, so meine Bekannte. Ja, es gehe um dezentralisierte lokale Verwaltung und Kollektivierung. Doch die gesamte Struktur, so sagte sie, sei von der PKK kontrolliert. Andere Stimmen gäbe es nicht, würden nicht gehört oder nicht zugelassen. Wenn sie dort sagte, sie stünde nicht 100%ig hinter Öcalan, brauche sie sich keine Hoffnungen machen, ein Gespräch konstruktiv weiterführen zu können. Demonstration in Köln. Eine der großen Solidaritätsdemonstrationen fand am 8. August 2015 in Köln statt. Das Anarchistische Forum Köln hatte zu einem eigenen, anarchistischen Blog aufgerufen. Dem folgten die GenossstärInnen des Anarchistischen Forums Rhein-Ruhr, darunter die Anarchopazifistische Jugend, außerdem die Anarchistisch-Syndikalistische Jugend Bonn, die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion Köln sowie weitere Anti-Autoritäre und anderes vom Kölner Antifa AK. Letztlich blieb der Block, wie zu erwarten war, marginal. Auf Kundgebung und Demo dominierten zahlreiche kurdische Gruppierungen, die Parteien verkörperten oder nahestanden, sowie der bei dieser Gelegenheit sehr präsenten marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, alle unter Fahnen, Transparenten und Aufklebern mit dem Konterfei des Anführers Öcalan. Solidarität um jeden Preis. Wie also damit umgehen, dass der Eindruck entsteht, als Anti-Autoritäre eine anscheinend nach wie vor autoritäre Bewegung zu unterstützen? Einerseits freut es, mal wieder auch auf der Straße zu sein und hoffentlich eigene Impulse setzen zu können, andererseits steht die Frage im Raum, wen unterstütze ich da eigentlich? Was passiert, sollte die Bedrohung durch Daesh und türkische Regierung gebannt werden? Werden sich dann die Köpfe gegenseitig eingeschlagen, oppositionelle Stimmen unterdrückt? Eine Erfahrung, die anti-autoritäre RevolutionärInnen in der Geschichte immer wieder machen mussten. Zunächst mangelt es nach wie vor massiv an verlässlichen Informationen über die Umsetzung der Revolution in Rojava. Bei Berichten von vor Ort stellt sich immer wieder Frage, ob es Hetze dagegen oder Propaganda dafür ist. Der vorsichtige Umgang ist also berechtigt. Helfen kann vor allem der individuelle Austausch, gerade mit aus der Region Stammenden und die kritische Reflexion darüber. Erstaunt hat mich, dass der genannte Freund aus Rojava meinte, im Moment sei die Situation vor Ort derart verheerend, dass sogar er solidarisch mit der PKK sei, obwohl er sie so kritisch sieht. Für die Menschen in Rojava gibt es im Moment keine andere Hoffnung. Dass die Partei daher teils unkritisch überhöht und fanatisch verteidigt wird, ist sehr bedauerlich, aber im Hinblick auf die Bedrohung der Vernichtung durchaus verständlich. Doch die PKK ist nicht alles, anarchistische Initiative, SOCIAL war, Land and Freedom Kollektive, DAF, Revolutionäre Anarchistische Aktion, sowie Black Rose Anarchist Föderation sind vor Ort aktiv und wahrscheinlich noch weitere anti-autoritäre Gruppen und Einzelpersonen. Es gibt also durchaus Menschen, von denen wir teils wissen, teils berechtigt annehmen können, dass wir ihren Weg und ihre Utopie teilen. In jedem Fall ist ein anti-autoritärer Impuls dort wie überall wünschenswert, gerade wenn schon revolutionäre Mechanismen in Gang gesetzt sind. Und was wäre wohl der beklagenswertere Fehler, aus gutem Willen, mangels Informationen, eine Bewegung, deren Inhalte man nicht 100%ig teilt, zu unterstützen oder aus Angst und Misstrauen GenossstärInnen vor Ort im Stich zu lassen und dabei die Chance zu verschenken, die Idee von Ordnung ohne Herrschaft zu verbreiten? Die schweizerisch-türkische Gruppe, die in der Föderation deutschsprachiger AnarchistInnen organisiert ist. 2. Anti-autoritäre, weil hiermit nicht nur AnarchistInnen, sondern auch sich selbst als libertäre KommunistInnen begreifende Menschen gemeint sind. IIIFDA, IFA, Guido Raute 47, 2014. IV. Diese im Islam negativ konnotierte Fremdbezeichnung soll der positiven Selbstbezeichnung Islamischer Staat entgegentreten. Kultur und Alltag. Sind Patrechten herrenlos? Arbeiten ohne Chefs. Instand besetzte Betriebe in Belegschaftskontrolle. Das argentinische Modell: Besetzen, Widerstand leisten, weiter produzieren. Lavaca, HG, AG Spackbücher, 2015. Von Dia, Leipzig. Für sie wie für die Marxisten der anderen Richtungen gibt es zwischen der gegenwärtigen kapitalistischen und der künftigen sozialistischen Gesellschaft diese Kluft und Generalpause der Revolution. Der Kapitalismus entwickelt sich bis zu seinem Gipfel, dann, teils durch diese Entwicklung selbst, teils durch unermüdliche Agitation und Aufklärung, kommt die große Revolution, das fruchtbare Chaos, und wenn sich die Wolken verzogen haben, wird der Sozialismus da sein. Ganz wie auf der Wagner-Bühne, wo zwischen zwei total verschiedenen Szenenbildern sich schleierhaftes Gewölk herabsenkt. Ich meine, in irgendeinem Winkel des Kommunisten, tief verborgen und ängstlich immer wieder ins Dunkel heruntergestoßen, muss das Wissen wohnen, dass es doch so in der Welt nie zugehen kann, dass die Dinge gar nicht diesen Gang nehmen können. Man ist nur hilflos, man weiß nichts anderes, jedes Einlassen mit der Gegenwart, jede tatsächliche Betätigung erscheint als eine unwürdige Anpassung, so schrieb einst mit bitterem Spott Gustav Landauer über die anarchistisch-kommunistischen RevoluzerSternInnen seiner Zeit. 1. So oder so ähnlich ließe sich über die heutige radikale Linke schreiben, die jedenfalls meistens recht fassungslos vor der Welt steht, sich in Pseudoaktivität verheizt und um Nachwuchs zum Weiterverheizen unter sich konkurriert. Dass es Orte und Zeiten gibt, wo es anders zugehen kann, wo Menschen ohne viel linkisches Spektakel lernen, sich und die Welt zu verändern, zeigt das Buch Sinnpatrechten, herrenlos, erstmals 2004 von der argentinischen Verlagskooperative Lavaca herausgegeben, jetzt von Daniel Kula ins Deutsche übersetzt und mit Aktualisierungen versehen. Das Wertvollste am Buch sind freilich die Berichte von Frauen und Männern, die über ihre sehr persönlichen Verwicklungen in die Geschichte erzählen. Die 10 Berichte aus 10 unterschiedlichen Betrieben, aus einer gemeinsamen Lage, der Krise der argentinischen Wirtschaft 2020-01, als das Regime unter Fernando de Lara den harten, neoliberalen Kurs fährt und die Ökonomie des Landes so weit optimiert, dass diese zusammenbricht. Es kommt praktisch in allen im Buch versammelten Augenzeugenberichten vor, das waren alles profitable, gut funktionierende, in den Markt integrierte Betriebe, die absichtlich von ihren Eigentümern und der Politik ausgeschlachtet und aufgegeben wurden. Wir lesen über die Belegschaften einer Keramik-, einer Haushaltsgeräte- und einer Textilfabrik, zweier Metallbetriebe, zweier Druckereien, eines Steinbruchs, einer Klinik und einer Zeitung. Wie sie zunächst von ihren Bossen eins übers Ohr gehauen wurden, wie sie fassungslos warteten, dass der Staat sich ihrer annimmt, wie sie auf eigenen Leibern lernen mussten, dass die Polizei und die Justiz nur noch eine besser bewaffnete mafiöse Struktur unter anderen sind, wie ihre Rechte von den sogenannten Arbeiter-Sterninnenvertretung der peronistischen Gewerkschaften nun ja mit Füßen getreten werden. Wie sie schikaniert, eingeschüchtert, verprügelt, ausgesperrt, ohne Lohn gelassen und mit mickrigen Geldbeträgen bestochen werden, wie sie sich über ihre rechtliche Lage mal klug machen, sich mit anderen Belegschaften und Einwohner-Sterninnen vor Ort vernetzen. Wie die Besetzungen so trivial anfangen, es begann mit ich verliere meinen Job, nicht mit der Entscheidung, Eigentümer zu werden, wie ein Arbeiter im Buch verrät. Und wie sie schließlich die Produktion wieder ankurbeln, manchmal heimlich, hinter dem Rücken der Polizeiposten, selber Kredite, Kunden und Absatzmöglichkeiten finden, sprich die unnötige und betriebswirtschaftlich kontraproduktive Managementabteilungen ersetzen, für Gleichheit in betrieblichen Strukturen und Einkommen sorgen, wie sie mit der Zeit sogar die Produktivität steigern, neue Leute einstellen und trotzdem ohne Hetze arbeiten, wie sie Schulen, Theater, soziale und kulturelle Zentren in ihren Betrieben aufmachen. Alles voller Erfolg, also. Wir erfahren außerdem, dass die neue Regierung, die sich gerne als die Volksregierung präsentiert, sie zu vereinnahmen versucht und die kleinen Erfolge der sozialen Bewegungen und Betriebsbesetzungen stolz sich selbst zuschreibt und die Repression gegen sie in abgewandelter Form fortsetzt. Eine Art wissenschaftlicher Nachbetrachtung im Anhang des Buches zeigt allerdings die Grenzen dieser aus der Not entstandenen Bewegung. Oft fehlt es am Kapital für die Erneuerung des Maschinenparks. Der Zugang zum Markt und Rohstofflieferungen gestalten sich schwierig. Oft geraten solche Betriebe in Abhängigkeit von normalen Betrieben, welche sie in Produktionsketten beliefern. Außerdem verbleiben sie auch im staatlichen Rechtssystem und nehmen ihm als eine Art selbstorganisierter Billiglohnsektor einige Sorgen ab. Die AutorsternInnen weisen darauf hin, dass es den BesetzerSternInnen im Großen und Ganzen nicht gelingt, einen parallelen Markt mit anderen, selbstverwalteten Betrieben aufzubauen. Dafür werden wohl die über 300 instand besetzte Betriebe volkswirtschaftlich gesehen immer noch zu wenige sein. Das wird wohl dieses schleierhafte Gewölk sein, von dem Landauer sprach. Das Salto Mortale der mit dem Rücken zur Wand gestellten Menschen in einer Welt, in der der Trieb der individuellen Selbsterhaltung mit dem Interesse der kapitalistischen Akkumulation zusammenfällt. Der Sexismus, der Machismo, der die argentinische Gesellschaft prägt, ist unter den ArbeiterSternInnen noch weitgehend präsent, wie der Übersetzer Daniel Kula in seiner lesenswerten Einführung schrieb. Hin und wieder begegnen uns in jenen 10 Berichten patriotische Floskeln, wie: Es gibt Leute, die morgens aufstehen und sich überlegen, wie sie andere übers Ohr hauen können, und es gibt die, die überlegen, wie sie dieses Argentinien wieder aufbauen können, das auseinandergerissen wurde. Das Vorwort des La Vaca-Kollektivs versteckt ebenfalls hinter der ganzen Soziologie-Begeisterung den Wunsch nach einer guten Marktwirtschaft, wie sie angeblich vor dem neoliberalen Einbruch da war. Dennoch, jeder einzelne Zug im Verblendungszusammenhang ist doch relevant für sein mögliches Ende. Gut ist das sich Entringende, das, was Sprache findet, das Auge aufschlägt. Als sich Entringendes ist es verflochten in die Geschichte, die, ohne dass sie auf Versöhnung hin eindeutig sich ordnete, im Fortgang ihrer Bewegung deren Möglichkeit aufblitzen lässt. 2. Es kommen auch Stimmen vor, die ein Betrieb ohne Patronis und eine Welt ohne Patronis einfordern. Wie auch immer, wir sehen, staats- und regierungsgläubig werden diese Frauen und Männer wohl nicht mehr. Man wünscht sich mitunter mehr Einblicke ins Innere der Menschen. Was machen diese Erfahrungen, diese turbulenten Zeiten mit ihnen? Sie werden gelassener, mutiger, selbstbewusster. Und am Rande, aus der Zeit des Zeltelagers vor der Textilfabrik Bruckmann, gab es auch Liebesgeschichten. Oh, jede Menge. Zu Recht weist Kula darauf hin, dass die Situation in Argentinien an die der Industrialisierung der DDR erinnert, dass auch Deutschland eine Geschichte von Arbeitskämpfen, Klassenkonflikten und Betriebsbesetzungen hat. Zu schnell verschwinden aus der Erinnerung solche Erfahrungen wie die zum Beispiel von der Fahrradfabrik in Nordhausen und viele andere. 3. Wäre die Reaktion sich ihres historischen Sieges sicher, würde sie uns nicht permanent eintrichtern, dass nichts mehr geht. Zum Schluss nur noch 2 Fragen. Erstens, muss es wirklich erst schlimm werden, damit die Belegschaften in Deutschland den Klassenkompromiss aufgeben? Zweitens, was macht man mit der Pegida im Betrieb? 4. Das werden wir erst herausfinden müssen. Nur im Gewölk kann was aufblitzen. Über die anarchistischen Buchmessen auf der Iberischen Halbinsel eine Analyse. Von Carlos Cocaduan / Übersetzung, JT. Anmerkung D. Read, der vorliegende Text, der in der Zeitschrift Estudios der spanischen anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft CNT erschienen ist, verspricht zwar eine kritische Analyse der anarchistischen Buchmessen, dringt am Ende aber doch nicht bis zur versprochenen Kritik vor, sondern konzentriert sich vor allem auf die positiven Seiten derselben. Wir denken, dass es trotzdem ganz lohnenswert ist, denselben als einen möglichen Ansatz in Richtung einer Transformation der Gesellschaft zu lesen. Sternziel des vorliegenden Artikels ist eine allgemeine Annäherung ans Thema der vorhandenen anarchistischen Buchmessen im spanischen Staat. So soll mithilfe einer Analyse ermittelt werden, was auf organisatorischem Gebiet richtig und was falsch läuft, und zudem einige Strategien entwickelt werden, wie diese Art von Events in Zukunft besser laufen könnten. Populäre Organisationen aller Art zu ermutigen, ist die logische Folge unserer Grundideen und sollte daher ein integraler Bestandteil unseres Programms sein. Anarchist SternInnen wollen nicht die Menschen befreien, wir wollen, dass sich die Menschen selbst befreien. Wir möchten, dass der neue Lebensstil aus den Körpern der Menschen auftaucht, sich an ihre Entwicklungsstufe anpasst und sich weiterentwickelt, weil sie sich weiterentwickeln. Errico Malatesta. Seit ihren Anfängen hat sich die anarchistische Bewegung immer durch ihr besonderes Interesse an der Kultur ausgezeichnet. Bereits die ersten anarchischen Vereinigungen, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, wandten große Energie darauf, Menschen aus schlechter gestellten Klassen weiterzubilden. Ihr revolutionäres Ideal umfasste notwendigerweise Schulen, Athenaums und Bibliotheken, die den ArbeiterSternInnen offen standen. Lesen bildete eine essentielle Rolle bei der sozialen Transformation, da das Buch und die Zeitung als unabdingbare Werkzeuge zugunsten der Habenichtse, 1, Instrumente waren, die mit einem hohen emanzipatorischen, symbolischen Gehalt aufgeladen waren, der bis heute zu spüren ist. Die anarchistische Kosmovision lässt sich nicht begreifen, ohne ihr überbordendes Interesse für die Kultur mit Großbuchstaben zu analysieren. Die Revolution, einer der letzten Schritte zur Sicherstellung der weltweiten libertären Gemeinschaft, sollte tatsächlich über eine Bewusstwerdung erreicht werden, das heißt aufgrund einer Identifizierung der breiten Massen mit anarchistischen Werten, und dies könnte nur durch die Kultur erreicht werden. Die klassischen AnarchistSternInnen, 2, hatten zu keinem Zeitpunkt vor, sich als Sekte am Rande der Gesellschaft zu begreifen, oder als zukünftige Avantgarde, stattdessen ging es ihnen darum, sich völlig in die sie umgebende Gesellschaft zu integrieren, um auf diese Weise die erhoffte generalisierte Bewusstwerdung einerseits mithilfe alltäglicher Akte, und die Anarchie so als eine Art zu leben zu begreifen, und andererseits durch die umfassende Bildungsarbeit zu vermitteln. Die natürliche Übernahme anarchistischer Vorschläge aus dem soziopolitischen, wirtschaftlichen und ethischen Bereich wurde als intrinsischer Vorgang dieser fortwährenden kulturellen und politischen Arbeit begriffen. Die libertären Buchmessen, 3, von heute stehen genau in dieser Tradition des klassischen Anarchismus eines didaktischen Geistes, wo das Event zu einem Raum für die Propagierung der Gedanken von Selbstverwaltung und Solidarität und von anti-autoritären Praktiken gegen Staat, Kapital und Religion wird. Analyse der Buchmessen. Positives und Negatives. Die Struktur der verschiedenen Buchmessen im Detail auszuarbeiten, ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit angesichts der Vielfalt und Eigenheiten jeder einzelnen der Messen in dieser Region. Es scheint wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Erfahrungen sich keineswegs auf den spanischen Staat beschränkt, wo es zahlreiche etablierte Projekte gibt, in Madrid, Bilbao, Salamanca, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc., sondern es auch jenseits dieser Grenzen relativ prestigereiche Buchmessen gibt. Zur Illustrierung nenne ich hier ein paar Beispiele: die Anarchist Book Fair in London, die Messe in Montevideo, in Santiago, Chile oder in New York. Im Allgemeinen wird die Organisierung dieser Büchertage von einzelnen AktivistInnen getragen, die im Rahmen eines Plenums zusammenkommen. Dieser offene Ansatz erlaubt verschiedenen anarchistischen Tendenzen zusammenzuarbeiten und sich ausgehend von der Idee der Inklusion näher zu kommen und gemeinsame Bindungen zu knüpfen, die notwendig sind, um zukünftig gemeinsame Projekte effizient angehen zu können. Auf diese Weise lassen sich mehrtägige Buchmessen auf Grundlage einer ernsthaften Logistik durchführen. Praktisch alle Aktivitäten auf einer Buchmesse sind kostenlos. 4. Außerdem werden sie für gewöhnlich auf belebten Plätzen oder in einem leicht zugänglichen Gebäude veranstaltet, wodurch die Aktivitäten in der Nachbarschaft leicht zu integrieren sind und diese zu einer Beteiligung an der Messe motiviert wird. Dies geschieht, soweit ich das bislang jedoch beobachten konnte, zumeist auf passive Art und Weise. Dahinter steckt die Idee, die Anarchie zu normalisieren, den öffentlichen Raum auf alltägliche Art nutzen, um unsere Ideen mit vollständiger Freiheit auszubreiten. Eine Anekdote der letzten anarchistischen Buchmesse in Salamanca mag dies verdeutlichen. Die Besitzerin eines Hostels direkt an dem Platz, wo die Aktivitäten stattfanden, erklärte gegenüber einem anarchistischen Genossen ihre Bewunderung für die organisatorische Kapazität des Events. Sie entschied, die Messe in ihrem Laden zu bewerben und willigte sogar freudig darin ein, Teile des Mobiliars ihres Cafés für eine Veranstaltung zur Verfügung zu stellen, bei der genau diese benötigt wurden. Die Vielfalt geplanter Aktivitäten ist groß. Neben dem Verkauf und der Zuschaustellung von Büchern durch die teilnehmenden Verlage ist es üblich, auf dem Programm die Vorstellung von Texten und Filmen zu finden, die praktisch komplett aus libertärer Produktion stammen, Vorträge und Diskussionen, Theaterstücke, das Vortragen von Gedichten, Konzerte, und hier spielen affine Singer-Songwriter eine zentrale Rolle, Workshops, Wanderungen und so weiter. Die Mehrzahl dieser Aktivitäten ist mit einer dezidiert libertären Message verbunden. Dabei geht es dann häufig um die verschiedenen Strömungen und Praxen des Anarchismus, die auf diese Weise einem breiteren Publikum vorgestellt werden sollen, das für politische Debatten und Organisierungsversuche vorbereitet werden soll. Ich denke, dass diese Versuche essentiell sind, um mehr zu machen als nur einen bürgerlichen Zeitvertreib. Diejenigen Buchmessenprojekte, die dieses Event lediglich als einen Ort des Verkaufs und/oder des Happenings verstehen, übersehen nämlich die zentrale Rolle, die Bildungs- und Aktionsangebote auf dem langen Weg zu einer Transformation der Gesellschaft spielen. Nicht zuletzt geschieht es zuweilen, dass Konsum und Vergnügen Formen annehmen, die wir von uns aus ablehnen sollten. Das bedeutet keineswegs eine Ablehnung des Vergnügens. Denn wie schon Emma Goldman sagte, der revolutionäre Prozess muss stets mit Freude und Vergnügen einhergehen, allerdings auch immer mit Mitteln, die zum angestrebten libertären Ziel passen. Ich glaube, dass bei den anarchistischen Buchmessen allgemein darauf hingearbeitet wird. Und es gibt genug Raum für Bildungsangebote, Debatten zur Aktion und dem unverzichtbaren Schlitzingesetz zwischen den TeilnehmerInnen. Die Beteiligung der sozialen Bewegungen und des Anarchosyndikalismus. Eine essentielle Rolle bei den Buchmessen spielt die anarchistische Gewerkschaft nicht nur aufgrund des unabdingbaren Einsatzes einzelner Mitglieder, die diese Events als gemeinsames Projekt zur Verbreitung libertärer Inhalte begreifen, an dem es sich aktiv zu beteiligen gilt. Auch die Buchläden der Gewerkschaft sowie die Sektionen ihres Archiv- und Kulturteils, der Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, FAL, verfügen über ein enormes, zuweilen vernachlässigtes, Potenzial. Ich erachte es als notwendig, dass innerhalb der Gewerkschaftssyndikate eine Debatte um diese Events geführt wird, mit dem Ziel, ihre Wirkung an den Orten oder den Regionen, an denen sie stattfinden, zu potenzieren. Ihre aktivsten Mitglieder sollten sich aktiv einbringen und dabei immer eine Kooperation mit dem sozialen Basisgeflecht der jeweiligen Lokalität im Auge behalten. Ich habe den Eindruck, dass eine der positivsten Seiten der Organisation solcher Events bzw. eine, auf die hingearbeitet werde sollte, will man ein erfolgreiches Event organisieren, die Einbeziehung der sozialen Bewegungen in der Stadt oder im Stadtteil ist. Diese könnten auf der Buchmesse ihre Arbeit vorstellen im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen zu den verschiedenen Realitäten und nahe Bewegungen, Bewegungen von unten, Besetzungen, Nachbarschaftsversammlungen, gewerkschaftliche Initiativen, etc. Und wenn es gut läuft, können sie auch bei den darauffolgenden Events eingebunden werden, wodurch langfristige, solidarische Netzwerke entstehen zwischen Anarchist-SternInnen und den uns nahestehenden sozialen Bewegungen. Die postmoderne Welt hat es geschafft, die Moral und die Ethik zu verlachen, einschließlich der anarchistischen, und hat das revolutionäre Subjekt zu einem pathetischen und asozialen Wesen gemacht, das es wert ist, abgelehnt zu werden. Sich als Gruppe oder als Individuen zu marginalisieren, kann aber für niemand eine Option sein, der Stern, die gemeinsam mit den GenossstärnInnen die kapitalistische Gesellschaft von Grund auf transformieren will, da es nötig sein wird, auf dem Weg Gleichgesinnte zu finden, um eine ausreichend starke Gegenkraft zu erzeugen. Schlussfolgerungen: Die anarchistischen literarischen Formen sind ganz offensichtlich nicht weit verbreitet. Auch das Studium wichtiger libertärer Texte an Universitäten und anderen formalen Bildungsinstitutionen ist nicht unbedingt gang und gäbe. Im akademischen Bereich ist die libertäre Philosophie ins Hintertreffen geraten, beispielsweise gegenüber anderen wissenschaftlichen sozialistischen Tendenzen, die über umfassende Studien und eigene Denkschulen verfügen. Der Anarchismus befindet sich derzeit außerhalb des Kanons. Bislang periphere anarchistische Texte können und sollten jedoch in all jene Kreise eingeführt werden, in die das möglich ist. Die Schlacht der Ideen kann nur auf dem kulturellen Gebiet gewonnen werden, und nur eine umfassende Verbreitung unserer Texte kann die Regeln des Spiels verändern. Die gedruckten anarchistischen Erzeugnisse sollten an jedem Literaturevent verfügbar sein, in Buchläden und anderen Orten. Dezidiert anarchistische Buchmessen können die Verbreitung anarchistischer Inhalte unterstützen, Netzwerke aufbauen und das organisatorische Potenzial der Anarchist-SternInnen nach außen zeigen. Der Weg zu einer vollständigen Transformation der Gesellschaft ist lang, aber wir müssen ihn weiter beschreiten. Lasst uns weitermachen, Schritt für Schritt. Literatur: Kokaduan, C. 2010. Ateneos Libertarios. Esquipulas de Barrio. http://old.caosenlared.net/noticiae. Ekinza Zuzner. Revista Libertaria, 2013. Numero 40. A Kupferlos, Ferias del Libro Anarquiesta http://www.nodo50.org/ekintz, y las otras ferias http://www.nodo50.org/ekintz. Foucault, M. 1996. De lengua y literatura. Barcelona, Piz. Iglesias Tura in, P. 2013. Macchiavello frente alla Gran Pantalla. Cine Y. ICA. Madrid, Acal. James On, F. 1991. Postmodernismo o l'algica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona, Piz. Litvak, 50. 2001. Musa Libertaria. Arte, Literatura y Vida Cultural del Anarquismo Español, 1880 bis 1913. Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo. Rests LIR, A. 2005. La Estética Anarquista. Buenos Aires, Libros de la Araucaria. Roca Martínez, B. 2013. Contrapoda Sindical. Etnografa, Critica e Investigación Aplicada en las Organizaciones Sindicales. Madrid, FRL. Quelle. Zeitschrift Estudios Raute 4, CNTAIT, 2014-2015. Online verfügbar unter http://estudios.cnt.es, Spanisch. Anarchismus als Bewusstseinsprozess. Von Anton Anders. Wenn wir Anarchismus als den Weg verstehen, den wir beschreiten, wenn wir uns aufmachen zur Befreiung eines jeden Individuums und damit einhergehend unserer selbst von sämtlichen Konventionen und auferlegten Zwängen, dann können wir den Anarchismus zugleich als einen lebenslangen Bewusstseinsprozess begreifen. Umso bewusster wir uns werden, in welchem Maße uns unsere Sozialisation auch in negativer Art und Weise beeinflusst hat, desto größer ist die Möglichkeit, dass wir an negativen Verhaltensweisen arbeiten können. Als negative Verhaltensweisen bezeichne ich Verhalten, welches einhergeht mit der Ausübung von Herrschaft eines Individuums über ein anderes. Wenn uns in 12 Jahren Schule verklickert wird, dass aus uns nur etwas werden könne, wenn wir das Abitur und das möglichst gut schaffen, bedeutet das in erster Linie, dass wir lernen, mit möglichst viel Stress und Druck umzugehen, um später einmal so systemdienlich wie möglich leben zu können. Wenn uns in unserer Kindheit verklickert wird, dass wir nichts von Fremden annehmen sollen, bedeutet das in erster Linie, zu lernen, sich so misstrauisch wie möglich durchs Leben zu bewegen, um später im kapitalistischen Konkurrenzkampf, dann mittlerweile auf dem Viehmarkt angekommen, sich so gut wie möglich nach oben zu mogeln. Wenn euch eure Eltern mit Hausarrest gedroht haben, solltet ihr noch um die Häuser ziehen, nachdem die Lichter der Laternen bereits erleuchtet sind, dann nur, um euch zu lehren, dass Ungehorsam unter Strafe gestellt wird. All diese Beispiele und noch tausend weitere individuelle Situationen lehren uns in irgendeiner Weise, uns anderen Menschen über bzw. unterzuordnen und sollen für eine systemkonforme Entwicklung möglichst gleich funktionierender Automaten sorgen. Sie sind auch der Grund für die Existenz sämtlicher Ismen, die auf Unterdrückungsmechanismen hinauslaufen. Die gängigsten Oberbegriffe dafür sind Rassismus, Nationalismus, Sexismus, Sozialschauvinismus und Ableismus, aber auch Ismen, die ganze Systeme und oder deren Funktionsweise beschreiben, wie den Kapitalismus, den Kommunismus, den Sozialismus oder auch den Neoliberalismus. Gleichberechtigt, gemeinschaftlich, empathisch und gleichzeitig maximal selbstbewusst sowie bestimmt werden wir in Umgebungen, in denen durch solcherlei Ismen erzeugte Autoritäten existieren, nicht leben können. Wir können nur in einer vollständig freien Umgebung selbst maximal frei leben. Bewusstseinsprozesse werden in erster Linie dadurch angestoßen, dass wir unser eigenes Verhalten nicht als selbstverständlich betrachten. Im Gegenteil, wir sollten es für veränder- und entwickelbar halten. Veränderbar in der Hinsicht, dass wir schädliche Verhaltensweisen für uns selbst und andere ablegen können, entwickelbar in der Hinsicht, dass wir in der Lage dazu sind, uns weiterbringende Fähigkeiten auch im gewaltlosen und herrschaftsfreien Umgang miteinander anzueignen. Wir sind in der Lage, uns diverse Erinnerungen auch an längst Vergangenes mithilfe unseres Gedächtnisses hervorzuholen und diese zu reflektieren. Erinnerungen an die Trachtprügel des Vaters, an das Mobbing im Unterricht, an die Besäufnisse an der Bushaltestelle, an die sinnlosen Abende vor dem TV, an den Zwang durch die Gruppe und an die Strenge des Mathematiklehrers. Dabei sollte man keinesfalls auch vor den Erfahrungen in der eigenen Familie Halt machen und sich vor Augen halten, dass ein Hauptteil unserer Sozialisation auf diese zurückzuführen ist. Familie hat keinen Sonderstatus, das wäre ungerecht anderen Individuen gegenüber. Leider lässt uns das jahrelang perfekt inszenierte Gefühl der Liebe in Bezug der Eltern auf uns als Kinder oft nicht freiwillig los. Es handelt sich um eine Art der Liebe, die in vielen Fällen einhergeht mit allerlei Kompromissen, artig sein, nicht rauchen, nicht stehlen, nicht zappeln, leise sein und gleichzeitig scheinbar normweisend in Bezug auf den Begriff Liebe und dessen Auslebung ist. Es handelt sich also bei der Eltern-Kind-Liebe auch heute noch häufig um eine unfreie, meist mit Konventionen belegte Liebe, die auch ungewollt und somit unbewusst ein Potentat für die Ausbildung jeglicher autoritärer Verhaltensweisen sein kann. Geschichte muss in jedem Fall erinnern und reflektieren bleiben, auch in Bezug auf die eigene Persönlichkeit und die Entwicklung in den eigenen familiären Strukturen. Schließlich sind wir auch ein Teil des großen, falschen Ganzen. Wir können uns eine Welt frei von Ismen, die eine Beziehung einer oder mehrerer Individuen über oder unter andere beschreiben, vorstellen. Wir haben die Möglichkeit zu träumen und zu fantasieren. Wir können in unserem eigenen Umfeld Bewusstsein schaffen und uns somit ein herrschaftsfreies Umfeld aufbauen. Wir können auf Menschen zugehen und sensibilisieren, und wenn wir nicht zu schnell aufgeben, werden wir Anerkennung bekommen, Anerkennung in Form der Erkenntnis, einen Prozess angestoßen zu haben. Wir können mit direkter Aktion und Sabotage schon lange Ohnmächtige wachrütteln und wieder werden wir Glück empfinden. Wir haben sogar die Möglichkeit, bewusstseinserweiternde Drogen wie LSD oder MDMA selbstverständlich verantwortungsvoll zu konsumieren und können somit bei richtiger Anwendung in eine Welt eintauchen, die frei von gesellschaftlichen Konventionen und auferlegten Zwängen lebt und in der wir wieder Teil der Natur werden. Doch solange wir die schöne Welt noch nicht haben, lebt motiviert und voller Freude auf das Zukünftige den Prozess und lasst ihn eure Umwelt spüren. Analyse und Diskussion. Kaufen gegen den Kapitalismus. Aufgepasst, Begriffe wie Kapitalist, Stern-in oder Profit sind oft moralisch aufgeladen, bei uns stehen sie nur für ökonomische Kategorien. Einleitung. Man hört es oft, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn die Leute nur richtig, weil bewusst, konsumieren würden. Egal ob immer mehr Lebensmittel mit viel kritisierten Technologien, Stichwort Genmanipulation, produziert werden, Produkte unter verabscheuungswürdigen Bedingungen für Mensch und Tier entstehen oder eigentlich noch brauchbare Sachen einfach weggeworfen werden, für Kritiker, Sterninnen des Konsums, liegt die Lösung nahe. Sie selbst und alle anderen sollen ethisch korrekt konsumieren. Dieser ethische Konsum kann dabei unterschiedlichste Formen wie Fairtrade oder auch regional und biologisch einkaufen annehmen. Dabei sehen wir ein Problem: veränderter Konsum führt gar nicht zur Abschaffung der ganzen Missstände, diese haben ihren Grund woanders. Damit diese falschen Vorstellungen über den Konsum aus den Köpfen der Leute verschwinden und wir uns an die Beseitigung der wirklichen Gründe der Missstände machen können, haben wir diesen Text geschrieben. Die Lebenslüge der Konsument Stern Innenmacht. Was ist es nun, was den Konsum wirklich bestimmt und was ist von der behaupteten Konsument Stern Innenmacht zu halten? Konsum lässt sich ganz grundsätzlich so beschreiben: Menschen ziehen aus Dingen oder Dienstleistungen einen gewissen Nutzen. So zieht man Schuhe an, bis man neue braucht. Friseur-Sternen schneiden die überflüssigen Haare ab und das Brot wird jeden Morgen mit Nutella bestrichen und dann im Magen verstaut. Diese Güter und Dienstleistungen sind einerseits in unserer Gesellschaft massenhaft vorhanden, die Supermarktregale sind gut gefüllt und meistens quellen sogar noch die Müllcontainer dahinter vor brauchbaren Sachen über. Eine super Sache, könnte man sich denken. Man braucht einfach nur zuzugreifen und hat alles, was man so braucht. Voller Supermarkt und leerer Magen, wie passt das zusammen? Jetzt kommt die andere Seite, man ist nämlich vorerst von all diesen nützlichen Dingen getrennt, man kann sie nicht einfach nehmen. Naja, man kann schon, bis man erwischt wird und sich in einer Gefängniszelle erstmal keine Sorgen mehr um Konsum machen muss. Was das Konsumieren dieser Dinge verhindert, ist, dass diese Dinge Eigentum anderer Menschen sind. Um trotzdem konsumieren zu können, gibt es ein und nur ein Mittel in unserer Gesellschaft: das Geld. Bettelnde Menschen schnorren einen dafür an, um sich damit Brot für den Magen und Schnaps gegen die Kälte zu kaufen, der Supermarkt will's für die Milch und das Brot. Selbst wenn man sich denkt, man schlägt der Gesellschaft ein Schnippchen und stellt die Güter, die man braucht, selbst her, muss man Geld hinlegen, für Ackerboden, Produktionsmittel, Werkstoffe und so weiter. In dieser kapitalistischen Gesellschaft sieht es so aus: ohne den Tausch Geld gegen Ware ist in den allermeisten Fällen nichts möglich. Erste. Hier kann schon etwas über die sogenannte Konsument-Stern-Innenmacht gesagt werden: kein Geld, keine Macht, Ware zu kaufen. Kapitalist-Stern-Innen und Arbeiter-Stern-Innen, alles Schnee von gestern. Das einzige Mittel, welches die Konsument-Stern-Innenmacht aufbieten kann, das Geld, hat eine Besonderheit: man besorgt es sich nicht ein einziges Mal und hat dann genug davon für den Rest des Lebens. Ganz im Gegenteil, jedes Mal, wenn man es benutzt, um an die Güter, die man braucht, zu kommen, wird das Geld weniger. Und da der Mensch auch ständig konsumieren muss, Lebensmittel müssen regelmäßig gekauft werden, die Miete jeden Monat bezahlt werden, braucht jede Stern eher eine ständige Geldquelle. Sich eine Geldquelle zu besorgen ist für alle Menschen notwendig. Alle sind zuerst mal ausgeschlossen von den Dingen, die sie brauchen, und brauchen ständig Geld, um diese Trennung zu überwinden. Wie die Lebensumstände eines Menschen in dieser Gesellschaft aussehen, ergibt sich aus der Art der Geldquelle, die er besitzt. Die erste Gruppe von Menschen hat schon ziemlich viel von diesem Geld oder geldwerten Sachen wie Fabriken und ähnliches. Und zwar so viel davon, dass der Geldbedarf für den normalen Konsum leicht gedeckt ist und immer noch ein Haufen übrig bleibt, für den sich eine Verwendung finden lässt. Diese Leute, die übrigens nur ein verschwindend kleiner Anteil aller Leute sind, nennt man Kapitalist-Stern-Innen. Die Verwendung, die sie für ihr Geld haben, nennt sich Geldanlage. Das funktioniert im Großen und Ganzen so, dass das Geld für eine gewisse Zeit weggegeben wird und vermehrt zurückkommt. Von diesem Ertrag können die Kapitalist-Stern-Innen dann leben und ihr Geld wieder auf die Reise schicken, um noch mehr Gewinn zu machen. Die zweite Gruppe hat ziemlich wenig bis gar kein Geld, und was sie davon hat, muss sie für den täglichen Konsum ausgeben. Den Menschen in dieser Gruppe bleibt nur eine Option, um an das benötigte Geld zu kommen: sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Zweite. Deswegen nennt man diese Menschen auch Arbeiter-SternInnen. Dritte. Wir sind zwar ziemlich gescheite und vertrauenswürdige Menschen, aber ihr müsst nicht unbedingt unser Wort dafür nehmen, dass die Aufteilung der Gesellschaft wirklich so ist. Die Arbeiterkammer hat zum Beispiel herausgefunden, dass 5% der Österreicher SternInnen über die Hälfte des Vermögens gehört. Übrigens trifft diese Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums nicht nur auf Österreich zu. Diese Verteilung findet sich in jedem Staat der Welt. Das ist weder ein Zufall, noch ein großes Geheimnis. Wer die Gesellschaft verstehen will, muss nicht nach Verschwörungen und geheimen Machenschaften suchen. Dafür reichen auch öffentlich zugängliche Daten und Fakten. Der Arbeitsplatz, zwei Klassen treffen sich. Wir haben festgestellt, dass die Arbeiter-SternInnen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, denn sie brauchen Geld, nur damit kommen sie an all die Sachen, die sie brauchen. Ihre Arbeitskraft kann jedoch nur von Menschen gekauft werden, die genug Geld besitzen, um einerseits ihren eigenen Konsum zu finanzieren und andererseits noch genug Geld für Investitionen übrig haben. Es wird euch nicht überraschen, die oben genannten Kapitalist-SternInnen besitzen dieses Geld und nutzen es, um Arbeiter-SternInnen für sich arbeiten zu lassen. Auch dies ist eine Form der Investition. Dass das so ist, das merkt man schon an der Arbeitsplatzsuche. Man schreibt nicht einfach ein Facebook-Posting Ostä mit dem Inhalt »Ich will meine Arbeitskraft verkaufen«, weil man weiß, dass die meisten der Freund-SternInnen es sich gar nicht leisten können, eine einzustellen. Man sucht immer den Kontakt zu einer Person, die irgendwie mit einem Unternehmen verbunden ist, damit dort ein gutes Wort eingelegt wird. Diejenigen, die darüber entscheiden, ob jemand einen Arbeitsplatz hat oder nicht, sind also nicht einfach alle, sondern nur eine bestimmte Gruppe, nämlich die Kapitalist-SternInnen, beziehungsweise ihre unmittelbaren Handlanger-SternInnen, Personalmanager-SternInnen Oste. Die einen aus Not? Wir haben also festgestellt, dass die Arbeitskraft von den Kapitalist-SternInnen gekauft und von den Arbeiter-SternInnen verkauft wird. Warum die Arbeiter-SternInnen verkaufen, wissen wir auch schon, sie brauchen Geld. Das geben ihnen die Kapitalist-SternInnen, von denen wir aber noch nicht wissen, warum sie die Leute anstellen. Dass das die Kapitalist-SternInnen machen, können wir überall feststellen, denn Leute bekommen Arbeitsplätze. Um zu ergründen, warum das passiert, lohnt es sich zu betrachten, was die Arbeiter-SternInnen an diesen Arbeitsplätzen eigentlich machen. Die stehen dort nicht einfach herum oder schauen sich YouTube-Videos an. Sie arbeiten und stellen damit Gebrauchsgüter her oder Dienstleistungen zur Verfügung. Bäcker-SternInnen backen Brote, Friseur-SternInnen schneiden Haare, Anwält-SternInnen vertreten einen vor Gericht. Sie stellen also einen Nutzen bereit, den andere Menschen, warum auch immer, brauchen. Die anderen für Profit? Nun interessiert die Kapitalist-SternInnen an diesem Vorgang etwas Bestimmtes. Sie kaufen sich nicht einfach Arbeitskräfte ein und verkaufen dann das Produkt deren Arbeit. Sie interessiert die Relation zwischen der Masse an Geld, das sie ausgegeben haben, und der Masse an Geld, das sie eingenommen haben. Dieses Mehr, also wie viel mehr sie einnehmen als sie ausgeben, ist der Profit. Vierte. Ein kurzes Beispiel soll das verdeutlichen. Wir nehmen an, dass ein Unternehmen 100 Euro für Materialien und 50 Euro Lohn für die Produktion einer Ware ausgibt. Verkauft dieses Unternehmen die Ware dann für 200 Euro, so hat es einen Profit von 50 Euro erwirtschaftet. Muss das Unternehmen nur 30 Euro Lohn bezahlen, so erhöht sich der Profit auf 70 Euro. Warum ist das alles interessant für die Konsument-SternInnenmacht? Warum wollen wir euch etwas über Konsumkritik erzählen und kommen dann mit Profitrechnung? Nun, wenn einem Menschen an der Produktion der Profit interessiert, dann ist der Lohn, also die Menge an Geld, welche die ArbeiterInnen für ihre Arbeit erhalten, immer zu hoch. Je kleiner der Lohn ist, desto größer ist der Profit. Anders gesagt, je größer der Lohn, desto kleiner fällt der Profit aus. Die KapitalistInnen haben also ein Interesse daran, den Lohn der ArbeiterInnen möglichst niedrig zu halten. Und damit sind wir am springenden Punkt, das Mittel, womit die KonsumentInnen ihre Macht ausüben wollen, haben sie erstmal gar nicht selber zur Verfügung, sondern müssen sie sich von einer anderen abholen. Diese anderen, die KapitalistInnen, schauen noch dazu, dass vom Mittel der KonsumentInnen Macht so wenig wie möglich übrig bleibt. Als Macht bezeichnet man die Menge an Mitteln, die für die Durchsetzung der eigenen Interessen zur Verfügung stehen. Wenn nun aber das einzige Mittel, das ich zur Durchsetzung meiner Interessen zur Verfügung habe, abhängig vom Interesse einer anderen ist, wie kann ich da von einer Macht schwärmen, die ich angeblich besitze? Und wie wirkt sich das nun aus? Im ersten Abschnitt wurde generell gezeigt, warum es mit der KonsumentInnenmacht nicht so weit her ist. In diesem Abschnitt gehen wir auf verschiedene Formen dieser falschen Vorstellungen ein, erklären, wieso sie entstehen und zeigen, was daran falsch ist. Kund-Sternin ist König-Sternin. Die erste solche falsche Vorstellung steckt schon im Titel, der Stern die Kund-Sternin sei König-Sternin, sei der bestimmende Part des Verhältnisses, das wir vorher als Konsum bestimmt haben. So wie die meisten falschen Vorstellungen bezieht sich auch diese auf einen Umstand, der wirklich existiert, die freie Konsumentscheidung. Haben wir genug Geld, dann steht uns eine riesige Warenwelt offen und ganz viele nützliche Dinge zur Verfügung. Verkauft wird das alles von ständig lächelnden und freundlichen VerkäuferInnen. Bevor man diese Freiheit aber nutzen, also konsumieren kann, muss man zuerst mal dafür arbeiten. Nicht umsonst teilt uns die Sinnspruchwelt mit, dass Geld nicht auf Bäumen wachse, und die Eltern haben uns früher jeden Wunsch mit dem Hinweis auf die dafür nötige Arbeitszeit ihrerseits verderben wollen. Dazu kommt, die Möglichkeit, diese Arbeit zu verrichten, hängt gar nicht vom eigenen Wunsch danach ab. Nur weil ich auf der Suche nach Arbeit bin, heißt das noch lange nicht, dass ich auch welche finde. Das hängt immer noch von den Berechnungen der UnternehmerInnen ab. Und so passiert es auch, dass genug Menschen ohne Arbeit sind und eine ständige Arbeitslosenstatistik geführt wird, sie einzustellen lohnt sich einfach nicht. Die Nettigkeiten, die uns vor dem ersehnten Konsum erwarten, hören aber selbst da noch nicht auf. Die Rechnungsweise der Unternehmen sorgt dafür, dass die Chancen auf einen Arbeitsplatz oft ziemlich gering sind. Die gleiche Rechnungsweise bewirkt aber auch, dass der Lohn, den wir für die verrichtete Arbeit erhalten, immer möglichst gering ist. Schließlich ist der Lohn immer ein Abzug vom Profit, und nachdem ja gerade wegen dem Profit erst produziert wird, muss der Lohn möglichst niedrig gehalten werden. Die angeblich absolute Macht, welche die KonsumentInnen haben, stellt sich bei näherem Hinsehen als eine ziemliche Illusion heraus. Das Mittel, das sie zur Ausübung dieser Macht besitzen, wird ihnen nur gewährt, wenn es auch in einem ihnen feindlichen Interesse liegt. Produziert wird, was gebraucht wird. Die zweite falsche Vorstellung über den Konsum betrifft das Warenangebot, aus dem ausgewählt werden kann. Die Leute stellen sich vor, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt. Die Wünsche und Bedürfnisse der Leute also dafür verantwortlich sind, was es im Supermarkt und sonst wo zu kaufen gibt. Woher diese Vorstellung kommt, ist auch relativ klar, gibt es doch fast alles, was man sich vorstellen kann, zu kaufen. Sogar Produkte wie Reinigungssocken für Katzen oder Decken mit Ärmeln, die man vielleicht nicht gerade erwartet. Trotzdem ist die Erklärung, dass die Bedürfnisse der Menschen der Zweck der Produktion wären, eine falsche. Warum? Wäre es wirklich so, würde vieles, was man so beobachten kann, keinen Sinn ergeben. Menschen sitzen vor Supermärkten und haben klarerweise ein Bedürfnis nach den Sachen drinnen, müssen aber zuerst um Geld betteln, um daran zu kommen. Leute erfrieren im Winter, obwohl genug Wohnungen und Heizungsmittel da sind. Daran zeigt sich, dass zwar viele Bedürfnisse existieren, aber nur als Mittel und nicht als Zweck. Als Mittel der KapitalistInnen nämlich, um mit den Bedürfnissen einen Profit zu erwirtschaften. Die Bedürfnisse sind nicht der Grund für die Produktion, sonst würden sie befriedigt werden. Da der Profit eine Geldmenge ist, die größer als die vorgeschossene ist, folgt daraus auch, dass nur die Kaufkräftigen, also die mit Geld ausgestatteten, Bedürfnisse interessant sind, die Bettelnden ohne Kohle müssen selber schauen, wo sie ihre Nahrung herkriegen, der Supermarkt bedient sie nicht. Auch an erfundenen Bedürfnissen kann einiges gezeigt werden, vor Nespresso hatte kein Mensch das Bedürfnis, Kaffee aus kleinen Aluminiumkapseln zu trinken. Wenn man Bedürfnisse möglichst effizient befriedigen will, wäre es ein Unding, neue zu schaffen. Braucht man sie aber als Mittel für Profit, kann es nicht genug davon geben. Natürlich nur solange die Bedürfnisse kaufkräftig sind und auf Produkte zielen, die man selbst herstellt. Zur Klarstellung, uns geht es um die Motivation der Unternehmen, neue Bedürfnisse zu erschaffen, um sie als Mittel für Profit einsetzen zu können. Gegen Spielen mit Smartphones und das Trinken von Kaffee aus Kapseln ist nichts einzuwenden. Auch haben wir nichts gegen technischen Fortschritt, wir lehnen nur den Zweck ab, zu dem dieser stattfindet. Es gibt aber noch mehr Phänomene, die zeigen, dass nicht für die Bedürfnisse, sondern für den Profit produziert wird. Geplante Obsoleszenz 5 oder Premium-Marken wären solche Dinge, die nach einer eingeplanten Lebenszeit ihren Geist aufgeben, wären vom Bedürfnisstandpunkt her komplett widersinnig, muss man sie doch nochmal produzieren, um das gleiche Bedürfnis zu stillen. Für den Zweck des Profits geben sie allerdings einiges her, doppelt verkauft heißt auch, doppelt Geld eingestrichen. Das gleiche gilt für Premium-Nahrungsmittel. Denkt man an Käse, will man zuerst mal, dass der schmeckt und nahrhaft ist. An Premium denkt man bei so etwas nicht. An Premium denken KundInnen nur, weil ihnen bewusst ist, dass es auch minderwertige Nahrung gibt. Premium ergibt nur dann Sinn, wenn man sich vor Augen führt, dass Nahrungsmittel ja auch Geld abwerfen müssen für das Unternehmen, das sie produzieren lässt. Deswegen müssen die Produktionskosten möglichst gering sein. Es werden also beispielsweise viel Dünger, Pestizide und Herbizide verwendet, welche für gleiches oder weniger Geld dem Unternehmen erlaubt, mehr Nahrung zu produzieren. Dabei kommen dann mit allerlei Giften verseuchte Nahrungsmittel raus. Premium-Produkte hingegen sind solche Produkte, bei denen Unternehmen versprechen, auf Praktiken zu verzichten, welche die Qualität der Nahrung verschlechtern. Dieses Versprechen lassen sie sich aber nur für teures Geld, siehe den Preis für Bio, Fairtrade und Premium-Produkte, abkaufen. Dass dieses Versprechen oft genug nicht eingehalten wird, sollte offensichtlich sein, wenn man sich den Grund dafür klar macht, warum es überhaupt nötig ist. Das Unternehmen will mit möglichst wenig finanziellen Aufwand einen möglichst hohen Profit einfahren. KonsumentInnen und Unternehmen, eine wunderbare Freundschaft. Die vorigen Absätze haben versucht zu zeigen, was mit der Behauptung der Konsument-Sternenmacht in all ihren Ausprägungen falsch ist. Gleichzeitig konnten wir aber auch etwas über die Beziehung von Unternehmen und Konsument-Sternenmacht lernen, sie sind Interessengegner-Sternenmacht. Konsument-Sternenmacht haben beim Konsum ein Interesse an einem geringen Preis, da klar ist, je billiger sie an die gewünschten Güter rankommen, desto mehr eigene Bedürfnisse können sie befriedigen. Gleichzeitig haben sie aber auch ein Interesse an hoher Qualität, da sie ihre Dinge möglichst lange benutzen wollen und sich einen hohen Gebrauchswert erhoffen. Bei den Unternehmen sieht das etwas anders aus, sie haben am Konsum genau ein Interesse und das ist der Profit. Um dieses Interesse zu bedienen, sind erstens ein hoher Preis und zweitens geringe Herstellungskosten von Vorteil, was sich oft in einer geringen Qualität der verkauften Dinge niederschlägt. Mit solchen sich ausschließenden Interessen, eine Ware kann nicht gleichzeitig teuer und billig sein, müssen diese beiden Gruppen notwendigerweise in Konflikt geraten. Solch ein Konflikt sollte sich also auch zeigen, wenn wir uns die Welt des Konsums ansehen. Und siehe da, es wimmelt nur so von Erscheinungen dieses Konflikts. Es gibt Ministerien für Verbraucherschutz, die nur dafür eingerichtet sind, die Konsument-Sternenmacht zu beschützen, vor gesundheitsschädlichen Produkten, vor Produkten, die gar nicht das können, was beworben wird, und so weiter und so fort. Kunst-Sternenmacht nicht König, Sternenmacht Kunst-Sternenmacht als Mittel zum Zweck. Nichts also mit Kunst-Sternenmacht ist König, Sternenmacht. Die Kunst-Sternenmacht kommen in der kapitalistischen Wirtschaftsweise, wie die Arbeiter-Sternenmacht, nur insoweit vor, als sie ein Interesse befriedigen, das dem ihren direkt widerspricht, dem Interesse der Unternehmen an Profit. Das denken wir klar gemacht zu haben. Seid ihr noch nicht überzeugt? Schreibt uns. Fazit. Zum Schluss noch ein Sprung an den Anfang. In der Einleitung haben wir versprochen, die wirklichen Gründe für all die Übel zu nennen, welche manchen Menschen so sauer aufstoßen, dass sie darüber zu Konsumkritiker-Sternenmacht werden. Diese Gründe liegen in den zwei Widersprüchen, die wir herausgearbeitet haben. Da Unternehmen Interesse an einem hohen Profit haben, ergibt sich daraus für die Menschen, die in diesen arbeiten, ein möglichst geringer Lohn. Weiters sind ihre Arbeitsplätze so eingerichtet, dass sie für Stimmung, Gesundheit und oft das Leben eine Gefahr darstellen. Da Unternehmen Interesse an einem hohen Profit haben, ergibt sich daraus für die Umwelt, die als Grundlage und Stoff der Produktion dient, die Zerstörung, Böden und Gewässer werden verseucht, weil die Entsorgung in ihnen billiger ist als eine umweltfreundlichere. Tiere werden möglichst billig, also grausam gehalten. Diese Übel werden jedoch nicht durch Kritik an der Art und Weise, wie Menschen konsumieren, aus der Welt geschafft. Das Appellieren an ethischen Konsum verändert nichts an den herrschenden Verhältnissen. Auch unsere vorgetragene Kritik am Konsum im Kapitalismus schafft dessen Übel nicht ab. Nimmt man sie jedoch ernst und zieht aus ihr die praktischen Konsequenzen, ergibt sich ein ganz anderes Programm als Reformen, die den Kapitalismus auch nicht sympathischer und menschenfreundlicher machen. Notwendig ist das Abschaffen einer Wirtschaftsweise, die sich um Geldvermehrung dreht, und das Schaffen einer, in der es um die Bedürfnisbefriedigung der Menschen geht. Falls bei euch ein schlechtes Gefühl im Magen übrig bleibt, weil ihr doch ein paar gute Argumente für ethischen Konsum kennt, ihr eine Spielart von ethischem Konsum kennt, die ihr gut findet und die bei uns nicht vorkommt, ihr sonst irgendwas kennt, das für die Thematik wichtig ist, aber hier nicht zu finden ist, dann meldet euch. Für Diskussionen zu diesem Thema sind wir immer bereit und von richtigen Argumenten lassen wir uns immer gerne überzeugen. Bassis-Gruppe Gesellschaftskritik Salzburg, Geskrit. http://gsgrit.wordpress.com